Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Mit dem N-Wort. Normie. Oh nein. Nerd. Jetzt hast du das Wort des Streams gesagt. Normie, okay, weil hier Wo Peter Tauber. Sie Tweets löschen, löschen Sie am Ende auch Menschen. Ja. Ist das so? Sonntag. Oder ahnst du das nur empirisch, Abel? Ich empiere das Arisch. Arisch. Ich ahne das Du meine Güte, empirisch. gleich der Erste, klar. Und wir haben noch nicht mal angefangen. Nee, aber tatsächlich stammt das Zitat von Heinrich Heine, das ist in einem Zusammenhang mit einer Koranverbrennung entstanden. Warte mal, ich dachte, das Habe ich die Zitat Frage kam von gelesen? Yoda. Nee, ich lese gerade ein Buch über Geschichte des 18. Jahrhunderts und es geht die ganze Zeit um irgendwelche Plebs, Alter. Es regt mich auf. Und da haben sie gesagt, dass Heinrich Heine das zur Koranverbrennung gesagt hat. Aber es gab doch damals noch gar keinen Twitter. Ich dachte, du Stimmt. meinst keinen Koran. Ja, also ich halte das auch für unwahrscheinlich, dass er das über eine Koranverbrennung gesagt haben soll. Das mit dem Koran geht ja auch erst seit die Iraner die Zentrifugen haben zur Korananreicherung. Ja, das ist auch wahr. Ha! Aber jetzt ist es noch flacher. Jetzt kommt Peter Tauber. Und aus der Rede meines Vorredners, das will ich doch noch einmal deutlich sagen, sprach ja nicht der Wunsch, das große Problem, was nicht nur Libyen, sondern viele Länder in Afrika haben, zu lösen. Darum ging es ihnen gar nicht. Sondern ihnen geht es lediglich darum, zum Ausdruck zu bringen, dass sie Furcht haben. Sie haben schlichtweg Furcht vor Menschen, die fliehen. Und Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass zu unsäglichem Leid. Das ist der Pfad zur dunklen Seite. Und wenn Sie für das dunkle Deutschland stehen wollen, ist das Ihre Entscheidung. Wir stehen für das gute Deutschland. Ja, okay, also ethnisch gesehen steht er ja eher für das dunkle Deutschland. Ja, und dann wurde er darauf angesprochen, hier, Herr Tauber, ich wähnte die CDU immer in der Tradition des Imperiums, scheinbar irrte ich. Sind Sie ein Yeti oder was soll ich jetzt verstehen? Wir Ja. sind die Guten, Hat er Ja. jetzt Peter das Tauber. Y, hat er das Y falsch geschrieben oder das D? Meint er Yeti oder Jedi? Ja, das hat mich auch verwirrt, ne? Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, er hat original dieses Wir sind die guten Meme real gemacht. Und dann Also. einfach Kurt Förster drunter als Antwort, sie nicht. Aber wie soll man das noch weiter entstellen? Also ich meine, wir sind die Guten. Alter, das ist eigentlich ein Joke. Ja. Also ich Hilfe. Das, bitte nicht. Aber nein. Ich freue mich schon auf den Über nächsten, die wenn er Fort. mit Peitsche, Wir beraten Lederjacke und heute. so in den Bundestag kommt, ey. Über die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission EUNAVFOR Med Operation Sophia. Und hinter diesem durchaus komplizierten Namen verbirgt sich ein ganz einfaches Ziel: Menschen vor dem Ertrinken auf dem Mittelmeer zu retten. Herr Tauber, Sie haben Ihre Rede begonnen damit, dass der Einsatz, über den wir hier sprechen, zum Ziel hat, Menschenleben zu retten. Stimmen Sie mir nicht zu, dass für einen Einsatz, der das Ziel hat, Menschenleben zu retten, gar kein Mandat des Deutschen Bundestages notwendig wäre? Das wäre nämlich ein rein ziviler Einsatz. Sie sind hier heute, weil Sie einen Antrag des Deutschen Bundestages wollen für einen militärischen Einsatz. Ein militärischer Einsatz, der den Kampf gegen die Schlepper fortführen soll und ein militärischer Einsatz, der die sogenannte Küstenwache ausbilden soll, die selber Verantwortung trägt für schreckliches Leid, für schreckliches Sterben. Und es gab einmal eine zivile Rettungsmission. Es gab eine zivile Rettungsmission, die von Italien alleine finanziert wurde und unter anderem die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland trägt Verantwortung dafür, dass diese zivile Rettungsmission eingestellt wurde. Und damit hat das große Sterben auf dem Mittelmeer erst richtig begonnen. Das ist mir wichtig, das hier festzustellen. Das, was Sie hier beschreiben, das ist eine Tarnung dessen, was Sie hier eigentlich vorhaben. Nun, also so wie ich das verstanden habe, haben diese zivilen Rettungsmissionen ihre Tätigkeiten eingestellt, nachdem die italienische Regierung denen Auflagen gemacht hat. Unter anderem, dass halt ein Polizist mit an Bord sein soll und noch ein paar andere Auflagen. Und haben die Italiener das auf Druck von Deutschland her gemacht? Ja, kann sein, aber trotzdem haben es die Italiener gemacht. Das hätte der hier schon erwähnen können, aber gut. Ja, Ewe, du hast es eingereicht. Hast du dazu noch was zu sagen? Oder? Generell sind die Rettungseinsätze der Form nach so organisiert, dass aufgrund von den Rettungseinsätzen erst wesentlich mehr Menschen angefangen haben, also mit Booten das Meer zu überqueren. Also sozusagen dadurch, dass man die Möglichkeit gegeben hat, dass man die Leute aus dem Meer zieht, sind erst viel mehr Menschen draufgekommen, das Meer mit dem Boot zu überqueren. Und davon abgesehen muss man gegenüber Schleppern auch was unternehmen, weil Libyen hat keine ordentliche Regierung. Du hast organisiertes Verbrechen, die auch Drogen und Waffen schmuggeln. Und wenn du diese Strukturen nicht auch angehst, dann hast du halt einfach einen Peil in Libyen in der Gesellschaft, der sich mit illegalen Geschäften das Geld verdient, der dem Staat Libyen halt in der Zukunft Schaden zuführen wird, wenn die versuchen, wieder eine Regierung herzustellen. Also einfach nur zu sagen so, hey, wir machen das zivil, das funktioniert nicht. Du musst auch daran denken, dass Libyen als Staat irgendwann mal wieder funktionieren möchte und dann musst du auch was gegen die Schlepper machen, weil die Schlepper, die tun nicht nur Menschen bewegen, sondern auch Drogen und Waffen. Und du tust damit halt die Region stabilisieren, wenn du halt ja einen militärischen Einsatz machst. Also, ja. Ja, wenn es um Schlepper geht, bist du ja ganz schnell wieder bei NGOs und Helfern und so weiter, ne? Ja, das auch. Ja, und nun begeben wir uns mal wohin, wo wir, glaube ich, noch gar nicht gewesen sind, nämlich auf den Parteitag der Partei Die Linke. Ja, die Delegierten, wo ich stehe, die stehen noch. Die haben auch kräftig hier diese Fahne geschwenkt. Ein ganz junger Delegierter. Fan von Katja Kipping jetzt? Natürlich, also der Vorstand zeigt ja, wir haben brauchen eine geschlossene Linke, die zusammen mit den jungen Leuten, mit der jungen Generation in die Zukunft voranschreitet, die linke Politik auch ins Zentrum rückt und gegen den ansteigenden Rechtsruck in Europa vorgeht. Welches Thema war das Wichtigste, das Sie angesprochen hat? Ja, mir hat wirklich gefallen, dass sie auch konsequent gesagt hat, wir brauchen die jungen Leute. Es geht nicht nur, dass die alten, etablierten Vorstände in der Partei an der Spitze stehen, sondern auch die Basis, die junge Basis, auch mehr in den Mittelpunkt kommen muss. Wie alt sind Sie? Ich bin 17 Jahre, genau. Und seit wann in der Linkspartei? Schon ungefähr seit 1,5 Jahren. Mir ist sehr wichtig, auch Linkpolitik durchzusetzen. Okay, jetzt haben Sie ja den Schulterschluss bekommen. Genau. Okay, gehen wir hier weiter. Waren Sie schon immer ein Fan von Katja Kipping oder sind Sie es jetzt geworden nach dieser Rede? Also, ich bin schon ganz lange in der Partei und ich kenne Biski schon, ich kenne Katja und natürlich bin ich auch ein Fan von ihr, ganz klar. Wie sieht es mit Sarah Wagenknecht aus? Konnte sie da ein bisschen schlichten? Ich hoffe es und ich bin natürlich auch ein Fan von Sarah. Ich möchte, dass die gemeinsam die Partei vertreten. Wir brauchen beide und deswegen habe ich die Rede sehr gut gefunden. Sie versucht zusammenzufassen und das ist auch gut für Bayern, sage ich mal, weil wir werden ja jetzt einen Wahlkampf führen, ich mit der Spitzenkandidatin und da möchten die Menschen beide Führungsfiguren neben den Männern auch haben. Wie kriegen Sie da den Fuß auf den Boden in Bayern als Linkspartei? Das ist ja so völlig fremd. Naja, also ich meine, Sie haben zwar nun 2,5%, wie wollen Sie... Was war's? Ja, gar nicht kriegen die den Fuß an die Erde. Sie das schaffen? Also zu den Bundestagswahlen hatten wir ja 6,1%. Das ist ja nicht wenig. Wir sind die zweitstärkste Landesgruppe im Bundestag. Und dieses Ergebnis wollen wir natürlich auch wiederholen. Und wir sind das widerständige Bayern. Wir sind die Antifaschisten. Wir gehen voran. Also wir haben den Menschen viel zu sagen. Und ich denke, die CSU ärgert sich am meisten, wenn die Menschen links wählen. Aber den Bayern geht's gut. Und die Linkspartei ist doch für die Armen, für soziale Gerechtigkeit. Finden Sie da Grund? Ja, ich weiß ja nicht, wie gut Sie sich in Bayern auskennen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es gibt natürlich Arm und Reich und es ist nicht der Vorhof zum Paradies, sondern es gibt natürlich auch ärmere Menschen. In meiner Stadt, in Ingolstadt, steigt der Anteil an ärmeren Menschen. Im Ranking sind wir da mal wieder ganz gut. Und ich denke, da muss man natürlich auch was tun. Es gibt Leiharbeit, es gibt befristete Beschäftigung. Also all das gibt es natürlich auch. Es gibt da schöne Berge, natürlich. Antifaschistische Aktion. Trauen Sie sich mit diesem T-Shirt in Bayern auf die Straße? Absolut, ja. Zu jedem Zeitpunkt. Und wie reagieren die Leute? Im meisten Fall überhaupt nicht. oder vielleicht negativ. Ein paar Mal gibt es auch gute Zusprüche. Also das ist ganz verschieden. Bayern ist, man meint es nicht, aber es ist divers. Und ich versuche das auch nach außen zu tragen. Also, und da sollte man keine falsche Scheu haben und sich irgendwie verstecken. Sind Sie ein Neumitglied, weil es ja 1000 neue Mitglieder gibt? Das ist doch überhaupt gar nicht kontrovers, das zu tragen. Ja, also, dass irgendjemand wegen so einem T-Shirt mal angemacht wurde, ich weiß nicht. Habe ich noch nie gesehen. Das ist aber trotzdem ich bin seit Ende 2014 Mitglied, also schon ein paar Jahre, aber auch noch nicht kein Urgestein. Okay. Noch eine Frage, da ist auch der, ein junger Spitzenkandidat für die Bayern, eine Doppelspitze, wie sich das gehört. Die Rede von Katja Kipping, fanden Sie die toll? Ja, natürlich. Hat irgendwas gefehlt? Nee, ich fand es großartig, weil vor allem, also es wird zum einen deutlich gemacht, was die Schwerpunkte sind, wo wir uns auch gemeinsam gegen den gemeinsamen Feind wenden und wo wir quasi in der Gesamtpartei eine Meinung haben. Es wird deutlich gemacht, dass wenn es Unterschiede gibt, geht es nicht um Personen, sondern es geht um Inhalte. Glauben Sie das? Glauben Sie das, dass es jetzt vorbei ist mit dem Streit? Ich glaube, es wird immer, weil ich finde es auch gut, dass immer weiter diskutiert wird. Nur es gibt in entscheidenden Fragen gibt's Diskussionen. Die Diskussionen sollen, wenn sie geklärt werden, hier geklärt werden. Hey, aber jetzt mal ohne Spaß. Der Typ mit dem Antifa-T-Shirt, warum ist es eigentlich immer so, dass die Linke, wenn sie eine Kritik ausübt, eigentlich selber genau das darstellt, was sie am meisten kritisiert? Die Linke rennt rum und sagt, die AfD, dass es der Demokratie schädlich abtut, dass jetzt Schlägertrupps auf der Straße rumlaufen, dass wir national befreite Zonen haben, während auf dem Parteitag jemand von einem Schlägertrupp ein T-Shirt trägt. Also, das ist dasselbe, wie die Linke jedes Mal Kapitalismus als Ganzes kritisieren und jedes Mal, wenn sie ihre eigenen Policies dann einsetzen darf, eigentlich genau die Tragödie umsetzt, die sie immer in der normalen Gesellschaft permanent sieht. Also irgendwie, das Bild ist einfach zu krass. Was steht jemand mit Antifa-T-Shirt da und ja, es passt, alle lächeln und tralala und das ist halt ein Schlägerdruck. So, ja, dann passt ja auch dazu, dass die Wahl von Kipping und Rixinger ja doch recht konservativ ist, ne? Wir haben einfach am Alten festgehalten. Auf dem Parteitag, weil der Parteitag eben das wichtigste Gremium dieser Partei ist. Und natürlich, da ich auch ehrlich, ist auch für uns wichtig, als die wir im Wahlkampf uns befinden, dass wir uns in den zentralen Fragen auch irgendwie einigen können. Natürlich immer wieder weiter diskutieren können, aber auf einem Parteitag die entscheidenden Fragen stellen und beantworten. Und ich finde, das hat Katja sehr gut gemacht, weil sie deutlich gemacht hat, dass es inhaltliche Differenzen gibt, die hier zu klären sind und dass die nicht anhand von einzelnen Personen ausgetragen werden dürfen, sondern anhand von Inhalten. Und ich finde es gut, dass sie das gemacht hat und sie das deutlich gemacht hat, weil sie auch immer in der Öffentlichkeit steht als diejenige, die quasi Teil des Streits ist. Es geht aber um die Inhalte und nicht um die Personen. Letzte Frage. Sie erwähnte auch Oskar Lafontaine. Da zuckten die Saarländer. Wie erklären Sie sich das? Naja, er ist ihre Führungsfigur. Ja, das ist nicht so wichtig. Ich habe hier noch ein lustiges Video auf jeden Fall. Also, glaubt er wirklich, dieser junge Spitzenkandidat aus Bayern, dass sich mit dem Slogan offene Grenzen für alle in Bayern irgendwas gewinnen lässt? Also er feiert die Kipping für eine Rede, die ihn auch noch die letzten paar Stimmen kosten könnte. Finde ich interessant. Übrigens halt einfach diese ganze Grenzensache mit Mauern bauen und Leute nicht aus dem Land lassen, dann das dafür sind ja eigentlich die Linken ja bekannt. Also jetzt nicht die Partei selbst, sondern generell die Sozialisten, die Kommunisten, dafür sind sie ja bekannt. So, die regeln einfach das ganze Gebiet ab, das ganze Land und keiner darf raus. Ja, cool. Ja, aber in diesen Grenzen, da ist doch die totale Internationale. Du musst doch nur diese Grenzen machen, um den Faschismus draußen zu halten, OPEX. Ah, klar, klar, natürlich, ja, ja, das. Tatsächlich war es erstmal, als die Kommunisten an die Macht gekommen sind, das der Fall, dass du weder deinen Job wechseln durftest, noch innerhalb von Russland reisen durftest. Also tatsächlich war das bei den Kommunisten eher so, dass es halt so wie Serfdom, also halt wie Plebs, also ja. Feudalismus war. Ja. Ja, und dann hier in Deutschland auch mit der Mauer, ne, ich erinnere mich ständig an Mauerschützen, ne, wo es hieß, hier, weißt du was, da wollen Leute rüber, da schieß los, schieß auf die, das Befehl mach. Und so. die Linke ist halt die rechtliche Nachfolgepartei von der SED, die Mauerbefehl. Ja, so was wollen die mir von Moral erzählen? Was wollen die mir von Gut oder Böse erzählen, wenn die nicht einmal mit ihrer eigenen kognitiven Dissonanz klarkommen? So, wie schlafen die nachts? Wir sind die Guten, weißt du, wir sind die Guten. Ja, es haben zwei andere gesagt, also in dem Fall jetzt der Herr Tauber von der CDU. Aber ja, naja. Das kommt bei denen natürlich auch so ein bisschen raus mit diesem ganzen, ja, wir sind ja die Antifaschisten und naja. So weiter und so fort. Ja, und jetzt geht es noch ein bisschen weiter mit den Delegierten. Ja, ich habe ihn gefunden, der war nicht in der Mittagspause. Und gefunden habe ich ihn bei Rheinland-Pfalz. Der Mann ist 200 Jahre tot, aber er ist noch dabei. Mitten ich will nicht mehr. Stopp, Abstimmung. Aus. Ich gehe schon wieder. Tschüss. Die haben echt einfach eine Marx-Handpuppe. Er guckt aber ganz traurig. Ist er unzufrieden? Was denken Sie? Also ich denke mal, er ist traurig, weil er nicht wirklich dabei ist. Also ich denke mal, er würde gerne selber hier mitentscheiden können. Und ich denke mir mal, man muss auch Entscheidungen, die nicht so populär sind, akzeptieren können, weil man sagte früher schon, man muss Liebesentzug aushalten können, um was zu bewirken. Und ich denke mir mal, er würde heute denken, dass es ein bisschen kämpferischer und revolutionärer zugeht. Was? Was? Was hat die gesagt? Deswegen auch die Mütze, ne? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das muss kämpferisch und revolutionär zugehen. Und es ist egal, wenn du nicht anderer Meinung bist. So, das mein Kopf ist geschmolzen, glaube ich. Ich bin verwirrt. Oh mein Gott. Wenn er ein Handzeichen machen müsste, was würde er jetzt tun? Was wächst Karl Marx da hinten aus dem Anus? Das sieht echt schlimm aus. Hey, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Man, Linke sind doch so total gegen Antisemitismus, ne? Und Marx war so ein richtiger Antisemit. Okay, und was wollt ihr eigentlich? Im Grunde ist es eigentlich eine Werbung gegen den Einsatz von Blei in Wasserleitungen, weil das zu Gehirnschäden führen kann. Das schwingt so im Subtext mit. Ich meine, also man unterstellt der AfD ständig, warte, man unterstellt der AfD ständig hier, das sind eigentlich einfach direkt immer Nazis, jetzt scheiße. Die gestrigen auch so, ja. Aber dann haben die hier einfach Marx als Handpuppe da, okay? So, die AfD holt sich nicht irgendwie Hitler als Handpuppe hin und hier meint so, ja, hier, der wird meinen, es geht hier schon echt revolutionär zu und hier und da und pipapo. Ja. So, aber die dürfen das machen. Oh mein Gott, Alter. Ja, überleg dir mal, auf dem AfD-Parteitag würde jemand interviewt werden, der da hockt und der sagt dann, ja, hier ist auch schon so eine richtige Gau-Stimmung, weißt du, also... Ja, aber auch, was soll das? Der arme Karl, ihm da so eine Che Guevara-Mütze oder ist das eine chinesische oder russische, ich habe keine Ahnung, aber ihm halt so das mit aufzusetzen, so naja, wir haben ja einen Allgemeinschuldigen für die ganzen dummen Ideen, die hinterher aus seinen Büchern gewachsen sind, so, ja, oder was? Der Marx hat, glaube ich, sowas nicht im Kopf gehabt, wie die Leute, die diese Mützen da... Das Ironische ist ja daran, dass eigentlich die Frau da, die da sitzt und was erzählt, die Handpuppe von Marx ist. Denkt mal daran. Pupception. Ja. Man sagte früher schon, man muss Liebesentzug aushalten können, um was zu bewirken. Und ich denke mir mal, er würde heute denken, dass es ein bisschen kämpferischer und revolutionärer zugeht. Wenn er ein Handzeichen machen müsste, was würde er jetzt tun? Er hätte jetzt heute gesagt, die Basis muss entscheiden. Und fühlen Sie sich als Basis? Ja, die Basis muss entscheiden. Das ist so wie die KP, das war, glaube ich, deren Motto auch. Die Basis muss entscheiden. so ekelhaft pervers, hat die gerade echt den Arm von der in die Luft gestreckt, wie zu so einem römischen Salut oder was? Was wird der für ein Handzeichen machen? Ja, keine Ahnung. Ich wüsste gerne, ob der auf anderen Veranstaltungen als Ayatollah Khomeini auftritt. Lups hat er. Ich könnte da vielleicht was mit dem iranischen Konsulat vermitteln. Wahrscheinlich lässt sich der Mittelfinger von der Puppe nicht einzeln steuern. Also. Ich komme immer noch nicht damit klar, warum man irgendwie Hammer und Sichel nicht als Hasssymbolik bezeichnet, so in Deutschland, aber einfach Marx überall zu feiern. Aber dann musst du nach Polen ziehen, die haben das ja verboten. Also. Aber da weiß ich auch nicht, was ich davon halten will. Will ich, dass diese Deppen halt ihren roten Stern nicht tragen dürfen? Was soll das denn? Das ist doch Quatsch. Das Symbol zu verbieten. Du verbietest ja nicht die Ideen dahinter. Ja. Das ist immer mein Zwietracht, weil eigentlich hätte ich weniger von der Sorte sehr gerne. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn die sich einen Marker aussuchen, den sie dann offen zeigen, dann kannst du sie zumindest direkt erkennen. Also, ja klar, ja, aber ich meine eher einfach, dass wenn wir schon Sachen verbieten, sollten wir sie konsistent verbieten. Und nicht nach dem Paradigma von Nazi oder nicht. Okay. So vielleicht nach dem Paradigma von, ist es ein Hasssymbol, wenn wir es als Hasssymbol bezeichnen wollen. Also. Der voll nice Dude fragt im Chat, ob das Raul Krauthausen ist. Ich glaube, du spinnst, voll nice Dude. Nimm dich mal. Das ist echt gemein. Also. Aber es ist bestimmt dieselbe Puppe, egal ob es jetzt, ob jetzt Ayatollah Khomeini draufsteht oder Marx. Vielleicht gibt es auch andere. Boah, ja. Mitgenommen 1990 heute? Bei ja, Alibaba. Auf jeden Fall. Also ich denke mir mal, wenn die Basis immer noch zwischendurch in einer Entscheidung der souverän ist und machen kann, dass also eine Tagesordnung tatsächlich geändert werden kann, ich finde, das muss so sein. Wo würde er Kritik üben? Also ich denke mal, Kritik würde er üben, dass vielleicht die Basis nicht immer beteiligt ist, aber andererseits... Boah, kann die noch eine andere Platte? Die redet doch immer dasselbe. Die kann nur den einen Basis. Ja, aber die Basis, das ist doch so wichtig im Sozialismus, dass auch alle Leute mitbestimmen können. Das heißt heute außerdem Basics. Du hast echt keine Ahnung, Karl Marx. Basis, Basics. Und ich denke mir mal, dass es auch mittlerweile so eine Art intellektuellen Feindlichkeit gibt in unserer Gesellschaft. Und sprach Menschen, die linke Frau. Ja. Intellektuellen Feindlichkeit. Sprach die Frau, die der Bewegung angehört, die überall Geschichtsrevisionismus sieht, außer in ihrer eigenen Parteigeschichte. Da glänzt alles. Also für die ist alles revisionistisch, was an Geschichte aufgeschrieben worden ist. Und überall tut der Markt alles dominieren. Aber ja. Guck mal, sie würde hier, diese Frau, ich bin mir ziemlich sicher, würde als erstes ja irgendwelche kirchlichen Geistlichen da kritisieren, ja, wenn diese eine Handpuppe von Jesus hätten und dann feiern würden, hier Jesus, hier 2000 Jahre schon, was kann man von ihm lernen? Hi-ha-ho. Ja, so, dann würde sie sagen, ja, wie schlimm ist das und wie kann man nur... Das weiß ich jetzt nicht. Also ich erinnere da auch noch mal daran, dass die Linke, ich glaube, es war letztes Jahr, als sie Parteitag in Hannover hatten, da haben sie eine Abstimmung so oft wiederholt, bis endlich das richtige Ergebnis rausgekommen ist, nämlich, dass man nichts gegen Staat-Kirchen-Verträge macht. Und also, der Opex war lange nicht mehr in der Kirche, sonst wüsste er, dass da tausende von Puppen rumstehen und hängen, zumindest bei den Katholen. Ja. Ja, das weiß ich auch alles, okay, aber ich meine so, ich hatte irgendwie so einen ganz anderen Eindruck von der Linken gehabt. Ich dachte, die wären so eher antireligiös, so, weißt du so, aber... Ja, dann, ein Stück weit sind sie das ja auch, aber... Ja, ein Stück weit. Ein Stück weit, ja. Naja, aber... Viele kluge Sachen sagen, oft belächelt werden. Und ich denke mal, er hat viele kluge Sachen gesagt, die auch jetzt noch Bestand haben. Und ich denke mal, gerade jetzt im Marx-Jahr kommt das wieder zum Vorschein. Und viele sind ganz erstaunt, was Marx für ein schlauer Mann war und was für kluge Sachen er gesagt hat. Und dass sie heute schon oder immer noch gelten oder genauso eingetroffen sind, wie er das damals vorausgesagt hat. Wir reichen ihn jetzt einfach mal weiter, weil ich meine, wenn er schon mal da ist, sollte er jetzt auch... Was? Genau, was genau ist so eingetreten wie vorausgesagt von Marx? Das war doch auch noch nicht so viel Schlaues von gehört. Also das war doch eigentlich das Hauptproblem der Marxisten, dass zum Beispiel der Erste Weltkrieg es hieß, dass es keinen großen Krieg mehr geben wird, sondern dass sich die Arbeiter aller Herren Länder vereinigen würden, um den Kapitalismus ein Ende zu bereiten. Da kam der Erste Weltkrieg und die hatten alle eine intellektuelle Krise und konnten es geistig nicht verarbeiten. Also weißt du, Und davon abgesehen, das, was Marc selber geschrieben hat, der meiste von dem Kram war damals schon im Umlauf, also von den geistigen Dingern, die er sich in Anführungszeichen ausgedacht hat. Eigentlich hat er mehr sozusagen die aktuelle Strömung in einem Buch abgebildet und nicht unbedingt viel dazu erdacht. Also so originell vom Denken her war Marx nicht wirklich. Also. Guck mal, Marx an Johann Philipp Becker 1862 schrieb, Prügel ist das einzige Resurrektionsmittel für den deutschen Michel. Ja, so einfach, ja, Gewalt und so ist ein voll gutes Mittel, kann man machen, lass mal machen, ab geht's, komm, ja. Ja, und außerdem muss man dazu sagen, die Beobachtungen, die Marx beschrieben hat, die liegen 150 Jahre mittlerweile in der Vergangenheit. Du hast es ja gerade selber gesagt, ne? 1860. Ja, das ist 150 Jahre her. Und seitdem hat sich zumindest hier in Europa und Amerika sich die soziale Situation doch schon sehr verändert. Ja, oder Marx an Engels, 1859. Die Hunde von Demokraten und liberalen Lumpen werden sehen, dass wir die einzigen Kerls sind, die nicht verdummt sind in der schauderhaften Friedensperiode. Ja, also irgendwie auch wieder irgendwie gegen Demokratie, gegen Freiheit, gegen halt liberal sein, aber Hauptsache antifaschistisch. So, und was kommt bei raus? Deine eigene Diktatur. Ja, geil, dankeschön, nein. Delegierten gehen. Aber keine Antwort. Müssen Sie auch nicht. Sind Sie denn bislang zufrieden mit dem, was erreicht wurde? Der Leitantrag ist ja jetzt durch. Der Leitantrag ist durch, ja. Es hätten für mich ein paar schärfere Formulierungen drin sein können. Aber zum Beispiel? Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich bin ein absoluter Friedensfreund. Da war mir ein bisschen wenig drin. Auch gerade was jetzt Auslandseinsätze und so weiter angeht. Das höre ich heute schon zum dritten Mal, dass Frieden irgendwo aber wir haben ja runtergefallen noch einen ist. Gesonderten Antrag, der sehr gut formuliert ist. Also noch ein Antrag. Kommt noch ein Antrag zu dem Thema, ja. Und danach erst wird gewählt. Das geht hier so parallel. Und was denken Sie bei den Wahlen? Es gibt keine Gegenkandidaten, ne? Für die Parteichefs. Es gibt keine Gegenkandidaturen. Und ich will mal sehen, wie das hier ausgeht. Ich kann mir kein richtiges Urteil erlauben. Lassen Sie uns noch mal auf Karl Marx. Keine Gegenkandidaten. Es gibt keine Gegenkandidaten, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das hier ausgeht. Und ich kann mir kein Urteil erlauben. Ja, gesprochen wie ein echter Parteisoldat in kulturmarxistischer Tradition. Aber ein paar Formulierungen könnten besser sein. Und der Frieden. Der wieso Frieden hat er denn jetzt die Puppe auf dem Schoß? Wichtig. Wir sollten noch mehr, also ich denke auch, dass von so Aufrufen beim Bundesparteitag der Linken, wenn die in die Welt rausgehen, dann überlegen sich das auch die Leute noch mal. In Saudi-Arabien, ob die weiter im Jemen-Krieg führen müssen oder in Korea, ob die nicht einfach alle Waffen abschaffen. Das wirkt. Bin ja, auch in Pakistan hat man schon gedacht, dass man kein Frischfleisch mehr an die Taliban schickt, wegen dem Aufruf der deutschen Linken. Also, ja. Die da sind, das heißt weiter so, ist das das Richtige? Ich weiß es nicht, ob es das Richtige ist, aber wir müssen als Partei eine Einheit darstellen. Wir haben unterschiedliche Meinungen in der Partei und deswegen wäre es vielleicht schön gewesen, wenn eine Gegenkandidatur kam, aber es kam keine. Und jetzt müssen wir sehen, wie der Parteitag das abstimmt, was wiederum für die Einigkeit auch gut ist, wenn keine Gegenkandidatin ist. Ich bin da sehr zwiegespalten. Okay, dann warten wir mal ab. Die Puppe geht noch weiter und da erfahren wir jetzt etwas über die Puppe. Frau Werner, warum Sie jetzt sehen, warum mit der blöden Puppe oder was? Ja, wir sind, wie schon gesagt wurde, im Marxjahr, 200 Jahre Karl Marx, 5. Mai. Und pünktlich zum 5. Mai gab es genau diese Handpuppe in Trier. Mein Wahlkreis ist auch Trier. Und das war Ihre Idee? Ja, Freunde haben mit der Firma Kumpatz zu tun und die ist extra für das Marxjahr zum 5. Mai entworfen worden. Und ja, und natürlich, weil über Marx reden ist immer schlecht. Wir wollen mit Marx reden, über seine Inhalte, mit ihm seine Inhalte verbreiten. Und daher kam die das Idee ist eine verdammte Marx, Puppe Marx. Marx ist tot. Er ist tot. Es gibt ihn nicht mehr. Ihr redet nicht mit Marx. Ihr redet mit euch selbst. So, was ist los, Leute? So, das ist genauso wie als, das ist eigentlich noch perverser, okay? Als würde man hier irgendwie Lenin aus seinem Mausoleum da rausholen, ja? So, und dann hier mal rumtragen, ja, wir reden hier, wir reden mit Lenin, ja? Wir diskutieren, ich komme gern vorbei auf einen Kaffee, so, ja. Der antwortet nichts, aber ist schon okay, ja, ich nehme meine Medizin, dann wird das schon. Es erinnert mich an den Teil der marxistischen Strömung, die Marxismus als neue Religion auserkoren hatten. Also so, man redet mit Marx, also dem Propheten. und man redet mit ihm heute noch. Man gibt den Glauben an den Gott auf und lebt dann mit Marx. Genau, das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Ne? Der kulturelle Marxismus als Religionsersatz, ne? Weil Religion ist ja scheiße, aber genau. Irgendwas muss man ja glauben, oder wie? Ja. Ach, Mann, ey, das kann doch nicht angehen, ey. Und Sie haben jetzt einen LKW voller Karl Marx stehen und jeder Delegierte nimmt eins in den Wahlkreis, oder wo muss ich das vorstellen? Nein, es wird so nur 50 insgesamt geben und wir sind immer, wenn ich weiß, dass jemand haben möchte, sage ich Bescheid, dass bitte die nächsten 10 hergestellt werden. Also insofern wird es gar nicht so viele davon geben, weil ich glaube auch, das reizt natürlich, sich auch nochmal damit zu beschäftigen und das, was Marx sagte. Mhm. Kaufen kann man ihn also schon. Das ist eine limitierte Auflage. Muss man lange für warten und anstehen. Und der kostet auch Geld. Zugänglich, weil sie handgefertigt ist und sehr teuer. Ja. Geld? 160 Euro kostet. Das ist aber ganz schön viel. Ja, genau. 160 Euro. Für ein Stückchen Stoff, was näher an der Voodoo-Puppe dran ist. Ein Stückchen Stoff, Opex, das ist der echte Karl Marx. Das war der war in Wirklichkeit so klein. Das war so ein Manlet, deswegen hat er so viel Hass mit sich umgetragen. Also, das ist eigentlich die Wahrheit. Ja, also man findet eine Puppe, ich habe jetzt einfach mal eingetippt, man findet das beim relativ leichten Suchen, findet man eine Puppe in einer ähnlichen Qualität, rein optisch gesehen, für 30, 40 Euro. Also machen die gut Patten damit. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das Geile ist ja auch wiederum, dass der Kapitalismus hier einen freien Markt hat und dann hier einfach mal so Angebot und Nachfrage. Ja, ich find's großartig. Vor allen Dingen, aber ja, wer hat die Engelspuppe gemacht? Keiner, so hier, Schweinerei. Und auch auf dem nächsten Parteitag der Linken ist dann so Stalin mit dabei, so, weil der war auch eine kritische und sehr wichtige Figur, ja, und dann nicht alles, was er gemacht hat, war falsch, ja, und er hätte bestimmt jetzt noch was zu sagen, also reden wir mit ihm erst. Welches Handzeichen würde er jetzt machen? Welches Handzeichen würde er jetzt machen? Er würde sich einen Finger zum Hals tun und dann so einmal um den Hals rumbewegen. Aber ich meine, Russland ist doch immer für Kohle für alles zu haben. Vielleicht kann man das mit dem Lenin auf dem nächsten Parteitag machen. Ja, komm, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist auch gar nicht so. Also stell dir einfach vor, man würde diese Puppe jetzt einfach nehmen und sie einfach auf den Boden werfen und einfach drauftreten. So, würden die dann weinen, weil das ihr heiliger Gott ist? Und wie kann man nur? Das ist so kindisch, Mann, das ist so kindisch. Könnt ihr bitte erwachsen sein? Ihr seid doch schon alt genug. Bitte seid es auch. Ufex, es gibt keinen Marx neben Karl, ja. Und und diese Dame ist sein Messenger. Der Preis. Ja, aber es ist eine pädagogische Handpuppe, die tatsächlich auch eingesetzt werden kann, mit jungen Menschen, mit Jugendlichen, mit Kindern zu arbeiten. Das heißt, sie wollen in der Schule und... Zeig mir an dieser Puppe, wo Onkel Marx dich angefasst hat. Zeig mir an der Puppe von Marx, wo der Kapitalismus dich ausgebeutet hat. Ja, ja, ja. Ey, komm, nein, bitte nicht. Oh, nein, bleib weg damit von Kindern. Ey, nein, nein, ja, nein. Ja, wir machen uns das lustig, aber in Wahrheit ist das total pädagogisch. Da sagt die Lehrerin, hier, für diese Puppe habe ich 150 Euro bezahlt. Kapitalismus ist scheiße. Gegen den Kapitalismus. Das sind so Geschwüre, zu denen es führt, wenn Leute sich einzig und allein auf die emotionalen Zustände berufen, die sie haben, wenn sie was machen. So, es fühlt sich toll an, wenn du Bestätigung bekommst. Es fühlt sich toll an, wenn du diese Bestätigung auch in Form von einer Puppe irgendwie da hast oder als Form von einer Ikone, so ein Zeichen halt. Ne? So, aber es ist immer noch irgendwie so total absurd. Also so, umso realer es wird, desto absurder wird es. Was soll als nächstes kommen? Hier, wir haben irgendwie historisch die Haare von Karl Marxes Bart irgendwie jetzt da. Die reichen wir jetzt rum. Ja, toll. Mann, nee. Und im Kindergarten neue Mitgliederscharen. Na, ich glaube, im Kindergarten muss man jetzt nicht mit Marx reden, aber natürlich Beteiligungsprozesse, Demokratieverständnis, das, was Marx auch wichtig war, finden wir schon. Das war Marx wichtig, ja. Neidkultur beibringen. Und als Linke kann man auch heute im Kindergarten leben, indem man halt mitdiskutieren, mitreden, mitentscheiden, auch da schon lernt. Und viel. Das ist geil, ne? Wie das läuft in Deutschland immer. So, bist du Martin Luther im Endeffekt, bist du dann in ein paar hundert Jahren, bist du dann irgendwie der Demokratie erfunden hat. Bist du Karl Marx? Geht schon ein bisschen schneller, als du der bist, der Demokratie erfunden hat. Auf jeden Fall alles nur Demokraten in Deutschland, ganz komisch. Viel mehr eingebunden wird. Was kann denn diese Puppe? Zeigen Sie uns das. Die anderen waren ja eben sehr zaghaft, aber wenn Sie sozusagen die Mutter sind dieser Puppe, also man kann jetzt... Ja. Also natürlich kann man mit beiden Händen und natürlich dann auch gerne zuwinken, was bei Kindern eher gut ankommt. Ja. Was? Und ansonsten ist natürlich, man kann, jetzt ist hier alles ein bisschen davor, in den Mund gehen und dann wirklich auch Redebewegungen machen und dann gleichzeitig winken. Mhm. Ja. Meinen Sie, er könnte auch heute sich die Hand vom... Wie Marx das zu Lebzeiten auch immer gern gemacht hat. Genau. Er hat immer gelächelt und gewunken den Leuten. Und gesagt, Leute, denkt dran, Demokratie ist das einzig Wahre. Und dann hat er wieder gewunken. Ja. Und dann haben Leute ihm Geld für sein Patreon gegeben. Nee, Mann, was ist denn das? Warum? Alter, das ist, was mich halt wirklich echt kaputt macht, ist, dass sie halt ihren Autismus nicht für sich behalten können. So, du sitzt doch einfach da, hab doch deine Therapiepuppe, was weiß ich was. Aber warum musst du das auf Kinder draufpacken? So von wegen, hier, ich hab auch an die Kinder gedacht. Die können mit so einem Typen da abhängen, der total schwachsinnige Ideen hatte. Aber Opex, da muss ich jetzt eine Lanze für die brechen. Wahnsinn macht nur Spaß, wenn man ihn teilt. Überleg mal, du gehst in den Wald und bist so verrückt alleine. Dich sieht doch da niemand. Das machst du in der Fußgängerzone, stehst du mit der Handpuppe da und sagst, Leute, ihr habt nichts zu verlieren außer eure Ketten. Ansonsten macht es doch keinen Spaß. Weißt du? Also. Abel, wenn was alleine machen keinen Spaß macht, lohnt es sich vielleicht nicht, das zu tun, weißt du? Mhm. So die Handlung selbst sollte halt schon irgendwie den Spaß mitbringen, nicht der Kontext. Ja, natürlich, wenn du einfach mit tausenden von Leuten in einem Raum sitzt, da kannst du einfach irgendwie ein Stückchen Kacke rumgehen lassen und alle werden sich dran freuen, so yay. Ja, aber das ist doch nicht gut. Das ist doch echt nicht gut, dass man so eine Karl-Marx-Puppe für Kinder irgendwie dann bewirbt. Was soll das? Ja, wie sollen die Demokratie sonst lernen, Opex? Indem sie einfach mal lernen, was Fehler waren, die Marx gemacht hat und was irgendwie das Problem ist an kommunistischen und sozialistischen Systemen. Dass die einfach mal nach Venezuela schauen, wo Leute für 100 Gramm irgendwie Mortadella eine Million bezahlen. So. Keine Ahnung. Aber ich weiß. Richtige Karl-Marx-Puppen wurden noch nie versucht. Ja, richtiger Kapitalismus auch nicht, weil wir ständig die Linken dabei haben, Alter. Weg mit denen, kein Problem. Richtig, ich starte schon mal die Helikopter, ne? Nicht machen, weil das, was schon gesagt wurde, es ist hier von der Basis, wird mitdiskutiert, mitentscheidet, es wird auch eine Tagesordnung und ein Zeitplan geändert, so wie es sein muss. Und ich glaube, das gefällt ihm. Ja. Vielen Dank, ich gehe noch mal weiter, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, weil Ihnen ist ja schon wieder eine Pause. Ja, furchtbar. Ja, also diese Pause ist jetzt gerade wirklich ein bisschen für die Katz, aber so ist es halt manchmal. Sie warten jetzt spannend auf welche Punkte noch? Na, dass wir hier weiterkommen mit unserer Abstimmung über die einzelnen Punkte und dass wir dann zu der Kandidatenvorstellung kommen. Haben Sie einen Wunschkandidaten? Ja, aber nicht unbedingt jetzt, was den Vorstand betrifft, aber wer in den Vorstand reinkommt, ja. Ich hätte ganz gerne, dass André Hunko mit drin ist und Ilja Seifert. Das sind für mich zwei unheimlich tolle Politiker. Mhm. Wie ist es mit... So viele Männer. Ja. Okay, so viel dazu. Das geht nicht. Ja, und für jeden, der noch irgendwie vielleicht doch dachte, Marx und so, das hat mich jetzt überzeugt, kommt hier die Kehrseite der Linken. Wir sind nicht nur eine sozialistische, wir sind auch eine feministische Partei. Guck mal, wenn du dankbar bist für irgendetwas, dann ist deine Dankbarkeit nicht dadurch zu zeigen, dass du dich auf eine Bühne stellst und sagst, ich bin voll dankbar, sondern du lebst die Werte, die du jetzt hast, okay? Du lebst die Freiheit, die du bekommen hast. Du sorgst dafür, dass da einfach so das sich kulturell verwachsen tut, ja? Und es nicht dann heißt, ja, weißt du was, lass mal irgendwie Virtue signalen und dann damit noch mehr Punkte einholen. Es müsste eigentlich überhaupt kein Thema sein, okay? wenn ihr dankbar seid. So. Wobei auch schon bei den ersten Feministinnen, also im 18. Jahrhundert, war auch schon so eine grundstarke sozialistische Strömung im Feminismus vorhanden. Ja, ja, ja. Und es gab da auch dann auch so Splittergruppen, die dann auf Politiker mit Nähnadeln losgegangen sind. Gab es auch alles, ja. Aber es ist so deutliche Aussage vom Frauenplenum bei Linke BPT, so Bundesparteitag. Wir sind grenzlos solidarisch für sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Wir sind nicht nur eine sozialistische, wir sind auch eine feministische Partei. Frauenpower. 219a. Ist das nicht dieses eine da? Abtreibungsparagraf, dass du keine Werbung für Abtreibung machen darfst. Okay. Gemeinsam mehr werden, Gerechtigkeit ist machbar, die Linke. Und dann stehen da einfach, das sind aber eigentlich alles nur Frauen. So, wo sind da die Männer? Wo sind da die Transmänner? So, wo sind die Rollstuhlfahrer? Du weißt doch gar nicht. Identifizieren, die da stehen, das weißt du doch gar nicht. Grenzenlos feministisch. Ja, aber dann macht es das nicht irgendwie dann sinnlos, wenn es grenzenlos ist? Also wenn es überhaupt keine Abgrenzung von Feminismus zu allen anderen Sachen geht. Ich meine, das klingt halt arg, das Private ist politisch, okay? Tut mir leid. Apropos Abgrenzen. Dieser Artikel, der hat mich schockiert. Ich habe die zitierte Studie aus dem Artikel leider nicht finden können. Meine Google-Skills haben dafür nicht ausgereicht. Aber da gibt es eine dänische Studie unter 332 Journalisten, die befragt worden sind. Und heraus kamen die ersten Resultate der dänischen Studie, unterstreichen das verbreitete Vorurteil. Am häufigsten stehen die Journalisten grünen Ideologien nahe, gefolgt vom Feminismus. Es gibt in den Redaktionen durchschnittlich dreimal so viele Grüne und Feministinnen wie im Rest der Bevölkerung. Auf Platz 3 liegt der Sozialliberalismus, gefolgt vom Kommunismus und einer proeuropäischen Haltung. Diese drei Einstellungen sind bei den Medien doppelt so häufig vertreten wie in der Bevölkerung. Am seltensten ist eine nationalkonservative Haltung. Sie ist in der Bevölkerung rund 6-mal häufiger vertreten als bei den Journalisten. Ja, aber von einem Bias kann man da noch nicht reden, oder? Das ist ja nur doppelt so häufig. Also komm, ja. Grün und feministisch. Ja. So, aber sich dann für irgendwie Vielfalt aussprechen. Das so die Kritik, die an dieser ganzen Identitätspolitik vom Feminismus da geführt wurde, ist jetzt halt Realität geworden. So, früher hat man noch Ängste gehabt und geäußert, dass hier alle Leute verschieden aussehen, aber im Kopf alle exakt genau gleich denken und nichts anderes erlaubt ist, ja. Und jetzt ist es halt echt einfach eingetroffen, so. Also bevor wir hier zur Franziska kommen, wollte ich doch noch sagen, dass ich ein bisschen überrascht bin, dass du schockiert warst über diese Ergebnisse. Vielleicht meintest du es ja auch ironisch, aber ich meine, das ist seit 2013 doch in Deutschland auch schon mehrmals nachgewiesen worden mit verschiedenen Erhebungen, Umfragen, Studien. 2003, 2004 gab es auch schon mal Erhebungen, aber das ist einfach so. Ja. Manchmal habe ich Fakten im Kopf, weiß wo ich mir doch wünschen würde, dass ich falsch liege. Weißt du, dass ich so ein Alex Jones wäre, der einen Aluhut auf hat. Und dann kommt ja, so eine Studie und ich denke mir, bitte nicht, weißt du. Also, es ist ja okay, wenn Leute eine Agenda haben und berichten, nur wenn sie dann so tun, als ob sie keine Agenda hätten und objektiv berichten, dann fällt es einfach schwer, da aus deren Berichterstattung ihren Bias rauszulesen, sage ich jetzt mal. Ja, dass man an deren Bias vorbeiliest, um an die Informationen zu kommen, wenn welche enthalten sind. Medienkompetenz, sage ich jetzt mal. Ja, und deswegen sollten die Leute einfach ehrlich sein. Sollen sie einen linken Bias haben? Ist doch egal, aber dann sollen sie nicht so tun, als ob sie objektiv wären. Ja, das ist eigentlich auch so ein Kritikpunkt, den ich generell mit Leuten habe. So, du kannst gern irgendwie total schwachsinnige Ideen haben, so, aber wenn du dann meinst, du hättest keine schwachsinnigen Ideen, dann macht das halt doppelt so schlimm. Ja, aber ich denke mal, das liegt doch in der Natur der Sache, dass die Leute nicht denken, sie hätten schwachsinnige Ideen. Ja, aber weißt du, wenn du sie dann darauf hinweist, ne, so jeder möchte ganz klar und richtig denken und alles richtig machen und Fehler vermeiden, ja. Aber wenn du dann Leute darauf hinweist, dass sie gerade einen Fehler gemacht haben. OPEX. Du kannst nicht einfach sagen, dass du ein Guter bist, ohne dafür irgendwie gut zu sein. So, wir denken doch, sie werden gut mit diesen dummen Sachen, von denen wir gerade reden. Du musst es mehr didaktisch machen. Du musst halt schon echt einfach mal irgendwie Omis über die Straße helfen, um zu sagen, dass du Omis über die Straße hilfst. So, du kannst nicht einfach sagen, ja, ich helfe alten Leuten so. Ich helfe Omis über die Straße. Noch nie einer Omi über die Straße geholfen, aber ich bin gut. Das Ding ist ja aber, dass wir ja in der Regel in der Lage sind, bei anderen zu erkennen, wenn sie ihr Verhalten, wenn sie schlechtes Verhalten an den Tag legen und man selber an sich eher zu einer Rationalisierung kommt, warum ein miserables Verhalten irgendwie doch noch in Ordnung ist. Ja, aber weißt du was? Aber das ist halt auch was ein Phänomen. Zutiefst Menschliches. Ja, also. es ist was zutiefst Menschliches. Ja, das ist so ein Phänomen. Ja, aber weißt du, so die Linken, einfach diese ganze links-grün versiffte Spektrum, was da irgendwie Leuten, die bei Starbucks arbeiten, erstmal eine vierstündige Rassismus-Umtrainingsschulung machen, ne? So von wegen hier, das ist so tief in deinem Unterbewusstsein, das merkst du gar nicht, ne? Aber hier, das ist eine Ebene, die nicht im Unterbewusstsein stattfindet. Das ist etwas aktiv Bewusstes. Das ist so, du merkst, dass du gerade Mist gebaut hast. Du merkst, dass deinen Werten nicht so übereinstimmt. Ja? So, und dann machst du es trotzdem weiter. So, kognitive Dissonanz. Beseitigt das doch mal. So, trainiert das doch mal ab, Mann. Was soll der Mist? Schon wieder echt so fertig, Mann. Was ist das schon wieder? Ja, die Istanbul-Konvention. Mal wieder. Und die Franziska, die war bei so einer Konferenz in Bremerhaven und einer von diesen Bildern, die da rumgingen, waren dieses hier, Frauen vor Gewalt schützen, Istanbul-Konvention umsetzen, Chancen für Frauen und Gleichstellungspolitik nutzen. Und wer hätte das gedacht? Bei der Vorkonferenz haben 16 Leute gemeint, dass man die Chancen für Frauen und Gleichstellungspolitik aus der Istanbul-Konvention nutzen sollte. So ein Zufall. Mhm. Ja, Emilia Damaschka hat sich auch sehr gefreut. Ja, klasse. Die mussten bestimmt ganz lange drüber nachdenken. Die haben die zwar vielleicht auch gar nicht gelesen, die wissen gar nicht genau, was da drin steht oder so. Ja, Gewalt gegen Frauen. Steht ja oben drüber, Chancen für Frauen und Gleichstellungspolitik. Gewalt gegen Frauen wird endlich verboten, also das ist doch gut. So, bisher war das alles erlaubt und gesellschaftlich anerkannt, aber jetzt endlich wird sich das ändern. Ach. Ja, und dann hat einer im Detail nachgefragt, fragst du im Detail nach, so, was macht ihr denn da genau? Und dann kriegst du lange einen erzählt. Ja, einfach um klar zu machen. Ja, ist okay, ne? Wird schon nicht so schlimm sein halt. Einfach um klar zu machen, was das Ausmaß ist von dem Verständnis der Gleichberechtigung, Gleichstellungsbla, ne? Was die Leute da immer meinen ist. Ja, Männer sind jetzt einfach davon ausgeschlossen. So, du kannst nicht Gleichstellungsbeauftragter sein, ja, weil halt Männer und so. Und feministische Theorie besagt ja, weil Männer, die denken halt hart anders als Frauen und die können das nicht verstehen und die sind nicht so toll und deswegen, nee. Ja, so viel zu Gleichstellung, so viel zu Gleichberechtigung. Ja, und das hier auch natürlich zum Thema. Und zwar ging ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres, immer wieder dieser Scheiß um, dass die Frauen für Friseure so viel Geld bezahlen müssten und so, dass sie eben benachteiligt werden bei Dienstleistungen und irgendwie bei Einkäufen, wenn sie geschlechtsspezifisch wären. Und dem Mandat haben sich das genau angeguckt und nicht einfach abgeschrieben wie alle anderen und haben sich dann auch die Tabellen angeguckt und so weiter und haben dann festgestellt, dass das Gegenteil der Fall ist, zumindest irgendwie an verschiedenen Stellen und auch nicht an weniger Stellen oder so. Also eigentlich hätte es irgendwie mindestens mal gleich aufheißen müssen, eher andersrum. Also wenn es um Diskotheken geht oder so, beziehungsweise Datingportale waren da auch getestet. Da haben Männer schon einen ziemlich hohen Preisaufschlag hinzunehmen. Der wurde aber da im Prinzip missachtet. Und der Hammer ist eigentlich, dass sie sogar im Nachhinein die Tabellen, also diese ganzen Sachen noch geändert haben, zumindest an einer Stelle, die eben wichtig war, auszuweisen, wie das ist mit diesen Datingportalen und so weiter. Das haben sie dann einfach zusammengefasst. Also die haben da Schmuh betrieben im Prinzip, ne? Ganz klar. Das sind echt lange Artikel, empfehle ich mir auch zum Lesen. Ja, aber es ist absolute Manipulation, ne? Also du würdest den Artikel hier empfehlen, ja? Ja, das schon. Und wie gesagt, vor allem auch den Inhalt. Jo. Gut. Ja, wenn man wirklich wissen will, wie es ist, ne? Also es ist schon vor allen Dingen diese Art und Weise, die Wahrheit so umzudrehen. Ja, die ist ja bezeichnend, ne? Oder auch ja schon regulär fast. Ja, AfD-Kritik auf AfD-Niveau. Hier geht es ja, um die verschiedenen Sachen, die jetzt letzte Woche um den Gauland sich ereignet haben. Das eine war diese Vogelschiss-Äußerung, die er getätigt hat. Und daraufhin haben ja einige Leute anscheinend eine Aktion gefahren, um dem Herrn, während er im See schwimmen war, seine ganzen Anziehsachen zu klauen, medienwirksam. Und ja, also das sind schon wirklich ziemlich ekelhafte Methoden, meiner Meinung nach. Ja, also ich will hier keine Äußerungen irgendwie entschuldigen, aber irgendwie die Anziehsachen zu klauen und dann auch noch hämisch sich darüber lustig zu machen, über den alten Mann, wie der da unter Polizeischutz in seiner Badehose von dem See abmarschiert. Also das, ich weiß nicht. Wir hatten ja letzte Woche diese Aktion mit der Familie des Polizisten, die da von singenden Leuten belästigt wurde. Ja, also ich meine, die Leute, die sehen das vielleicht alles noch irgendwie so als Spaß, ja, aber ich frage mich halt, wenn die halt schon solche krassen Aktionen immer machen, da ist ja die Schwelle, dann vielleicht noch ein bisschen krassere Aktionen zu fahren, auch nicht mehr weit, ja. Ich hoffe mal einfach nicht, dass sich das weiter zuspitzt, ja, und das, weil da provozieren die dann ja Gegenreaktionen. Ja, ich finde es ganz gut, einige Leute haben sich halt auch von diesen Aktionen ein bisschen distanziert. Ja, dieser Artikel, der ist, ja, hat ziemliche Starkseite auf jeden Fall, aber der ist zumindest selbstkritisch, dass er im Endeffekt sagt, so ja, wir dürfen uns nicht auf das gleiche Niveau wie die runterlassen. Und ja, zum Beispiel, ich zitiere mal einen Teil hier, es ging nicht bloß um eine Badehose in den vergangenen Tagen, es geht auch nicht bloß um Schadenfreude. Es geht um den Verlust der Zivilisiertheit auf Seiten jener, die sie angeblich verteidigen. Das Badespaßgeläster war nicht der erste dieser Ausfälle und es steht in einer Reihe. Wer das Foto eines älteren Mannes, der gerade bestohlen wurde und in dieser Lage ganz sicher nicht fotografiert werden wollte, mit hämischen Kommentaren weiterverbreitet, dem fehlt nicht nur menschlicher Anstand, ihm oder ihr fehlt auch das geschichtliche Bewusstsein dafür, was passieren kann, wenn zwei Lager immer weniger die inhaltliche Auseinandersetzung suchen, sondern immer mehr die Erledigung des Andersdenkenden. Also das ist eine gute Selbsterkenntnis. Ich muss wirklich sagen, vielleicht ist das total an mir vorbeigegangen, aber ich wüsste jetzt nicht, wann irgendwelche Identitären oder AfD-Aktivisten irgendwelchen anderen Politikern die Anziehsachen geklaut hätten irgendwo. Ja, für mich sieht das so ein bisschen nach einer einseitigen Eskalation der ganzen Situation aus. Was sagt ihr dazu? Nee, das ist die übliche Verblendung. Das ist, wir sind die Guten. Ganz einfach. Das ist doch denen egal, ob sie da die gleichen Methoden wie ihre Gegner oder noch schlimmere anwenden. Das ist ihnen völlig egal. Weil sie wissen ja, sie sind Antifaschisten und der Gauland, der ist ein Nazi. Also alles ist erlaubt. So einfach geht es in den Gehirn. Aber die Kritik, ja, die könnte ja jetzt genauso gut an die Zeit gehen, ne? Finde ich. Dass er das, was der Fischer gemacht hat und dann rausflog. Also das bestätigt das ja nur, dass das in der Zeit dann auch wiederum passiert. Diese Art, ja, gegenseitigem Aufschaukeln von Verrohung oder wodurch sich das Klima dann verroht oder so. Das hat ja auch was damit zu tun, was man dann zurückkriegt. Ja, hören wir nun etwas zum Thema Diskriminierung. Zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu schwul, zu anders. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man diskriminiert wird, nur weil man so ist, wie man ist? Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie beleidigt worden sind, nur weil Sie so sind, wie Sie sind? Einmal ist das so passiert, dass die mich beleidigt haben. Das war der Steindamm. Hat er nur so gesagt, warum, was macht er hier? Warum seid ihr hier? Also Sie meinen, dass rassistisch jemand zu Ihnen war und gesagt hat, was wollt ihr eigentlich hier? Ja. Ich habe die Leute gebeten, aufzuschreiben, wie sie... Du sitzt einfach da, so willst einen Typen kennenlernen. Na, was machst du hier? Was machst du hier? Na, was machst du hier? Kommst du öfters her? Meinst du nicht, das kann man schon unterscheiden? Ja. Genau, tolle Interviewtechnik vor allem. Bloß nie irgendwem Worte in den Mund legen. Das ist Regel Nummer 1, wenn man ein Interview führt. Aber die hat ihre Hausaufgaben gemacht. Ist ja auch grenzenlos weltoffen. Gesehen werden möchten. Subir möchte nicht zuerst als sick wahrgenommen werden, sondern einfach als ein fröhlicher Typ. Beleidigt? Ja. Nein. Nee. Noch mal. Oder? Ja. Oh, jetzt wird er aber. Ja, kommen. Muss arbeiten. Ja. Ja, jetzt. Ma, jetzt muss ich mich aber schnell entschuldigen. Mi scusate. Ich habe ihn jetzt von der Arbeit abgehalten, jetzt hat er gleich Ärger gekriegt. Ich finde das so wunderbar. Warte, was passiert? Ja, der Chef steht jetzt da und denkt sich, oh, kann ich endlich weggehen? Also, die hat mich gerade schon genervt. Sie läuft hin, ist nicht allein. Und dann denkt er sich, jetzt lass mich doch arbeiten, meine Fresse. Aber werden Sie diskriminiert? Grenzenlos weltoffen, ja, genau. Werden Sie diskriminiert, ja. Ich bin aber von ARD, ich darf das. Cusa, Antonio. Das cool, wenn der Chef jetzt sagen würde, ja, ich werde dauernd diskriminiert von Leuten, die mich fragen, ob ich diskriminiert werde, so wie Sie jetzt gerade. Und dann kann ich nicht mal arbeiten. Das wäre aber cool. Aber ja, immer picken sich die Leute mich raus, weil ich aussehe, als wäre ich diskriminiert. Richtig mal, also als ich mich geoutet habe, dass ich schwul bin, habe ich tatsächlich eine gewisse Form von Diskriminierung in Form von Zurückhaltung erfahren. Aber ja, damit erstmal loszugehen. Zurückhaltung. Ah, das heißt mal Zurückhaltung ist Diskriminierung. Verstehe ich auch gar nicht. Geht's noch? Guck mal, allein, dass der Typ das überlebt hat, sagt doch schon, dass die Kultur, aus der er kommt, irgendwie Menschenleben schon ganz gut achtet. Ne? Ja, also ich will das jetzt auch nicht zu hoch aufhalten. Ich meine, er sagt eine gewisse Form. Also ist ja jetzt nicht so, dass er sich jetzt da groß einen rausflemmt. Was guck mal, das ist das Gesicht von jemandem, der voll hart diskriminiert wurde. Du wurdest nicht offensiv damit konfrontiert, sondern man hat sich von dir distanziert. Richtig, genau. Wie hat sich das angefühlt? Schrecklich. Gut. Hat sich richtig gut angefühlt. Hatte meine Ruhe. Das geht von verbal bis zu körperlich. Nein, jetzt kein Scheiß. Pöbeleien, Schubsereien, Rangeleien. Echt, das haben Sie alles erlebt? Hier willkommen in Hamburg. In St. Georg. Ja, kriegst du ab? Haben Sie schon mal gemerkt, dass Sie benachteiligt oder diskriminiert worden sind? Nein. Wir sehen gut aus. Oh. Ich werde jeden Tag beleidigt, weil ich so bin, wie ich bin. Wie sind Sie denn? Ich bin ein ganz schlimmer Typ. Ehrlich? Ich bin Hamburger. Ja, das ist schon mal nicht gut. Mhm. Noch nie? Nein, noch nie. Das ist ja super. Okay, ja. Ciao. Tschüss. Ich bin Krankenschwester und da traut sich das, glaube ich, keiner, wenn ich demjenigen helfe, dass er mich dann diskriminiert. Und wie ist es andersrum? Diskriminieren die Leute selber auch andere? Definitiv kann ich bestätigen. Direkt diskriminiert worden, erstmal. Erstmal direkt diskriminiert worden. Muss man sich manchmal an die eigene Nase fassen? Muss man sich genauso an die eigene Nase fassen, das ist definitiv wahr. Man muss täglich an sich arbeiten. Nein, kenne ich gar nicht. Wieso denn? Genau. Das Problem ist, sind doch alle gleich, wir sind doch Menschen. Es muss nicht Religion, Sexualität oder Herkunft sein. Ganz kleine Unterschiede können zu Intoleranz führen. Ja, ich habe so gesprochen und das ist etwas anders wie alle anderen. Ich was? Bin blond und ja. Was? Also was für ein Level. Excuse me, what? Warte, was? Was ist das? Wo kommen wir denn dann hin? Guck mal, Kim. Die Nase mit mehr als 5 Zentimetern. Und du hast eine Nase mit weniger als 3 Zentimetern, wir sind diskriminiert, oder was? Jeder Mensch ist genetisch einzigartig, okay? Und das auch noch mehrere. Also ganz ehrlich, ich würde Frauen mit Sommersprossen eher positiv diskriminieren. Also, ich weiß nicht. War nicht in Ordnung von dir? Nee. Also, ich werde nicht diskriminiert, ich sehe zu gut aus. Da erzählen sie blonde Witze. Einmal hat meine Kollegin zu mir gesagt, ich sei magersüchtig, aber das hat mich nicht so. Also das hat mich nicht so berührt. Oh, in der Schweiz sind die Kinder noch belastbar. Das finde ich gut. Die können, da kann jemand sagen, hey, du magersüchtige Ziege, und die sagen, fick dich doch, geh mir nicht auf den Sack. Ja, außer die eine mit den Sommersprossen, die fühlt sich richtig hart diskriminiert. Ach, Mann. Das sind auch Ausländer hier. Ausländer. Schweizer. Das ist eine Muslima mit Kinderwagen im Hintergrund. Genau. Im Hintergrund kommt so eine Verschleierte an. Und dann stehen davor so irgendwie Leute mit Ausländerschild davor, sind aber gar nicht wirklich Ausländer. Ich hab Sommersprossen. So kannst du einfach mal zurückgehen, einfach so eine Sekunde, das ist einfach so ein Symbolbild einfach. Da ist so eine Muslima im Hintergrund mit zwei Kindern, so ein Kinderwagen und einem Kind. Sie sieht auch total glücklich aus, so mit gesenktem Blick und so. Bitte keinen Pfeil unter das Ausländer malen oder so ein Blödsinn bei dem Stadtbild machen. Ne? Auch nicht das Ausländer wegmachen und irgendwas anderes da drauf schreiben, das sagen wir euch ja immer. Es mag verlockend sein, aber es trotzdem immer noch hasst. Also ich habe jetzt gerade einen Screenshot davon gemacht, einfach so für nix. Ohne Grund. Was ich vor allen Dingen auch da im Hintergrund sehe, da ist eine 32 und es diskriminiert Leute, die gerne schnell Auto fahren. Jetzt feiern wir den Diversity Day. Ja. Finden Sie so einen Tag wichtig? Ja, absolut, ja. Man kann die Menschen nicht oft genug an sowas erinnern. Okay. Wenn ihr irgendwie Probleme mit euch selbst habt, dann sucht euch Leute, die euch so akzeptieren. An was genau soll man da erinnert werden? An das Massaker von Diversity 1648? Ja, oder wahrscheinlich. Die Stürmung der Diversity durch Gamergate damals. Nee, aber warte mal, das kann man echt nicht oft genug sagen, das, was damals die Menschen geleistet haben. Ja, warte mal, okay. das war doch eigentlich das D-Day, ne? Die Meuterei auf der Diversity. Ja, genau, ja. D-Day. Dieses D stand für Diversity. Ja. Ja, aber das, was der Typ gerade gesagt hat, war eigentlich total. Ich spiel's nochmal vor, es war eigentlich die richtige Antwort. Also ich. Sucht euch Leute, die euch so akzeptieren, wie ihr seid. Alles das, was ich gerne. Ja. Ist dem noch irgendwas hinzuzufügen? Slow clap. Ja. Definier dich nicht über Oberflächlichkeiten, wenn du nicht oberflächlich bleiben willst, ich weiß nicht. Begib dich nicht unter Leute, die über Oberflächlichkeiten definieren, wenn du nicht oberflächlich definiert werden willst. Ja. Ja. Das Video, was jetzt kommt, das ist eins von den seichtesten, härtesten Videos, was ich von den öffentlichen, rechtlichen je angeguckt habe. Also normalerweise bin ich bei Frau Schajani ja übelst ein hard-hitting Journalism gewohnt. Du erzählst mir noch Quatsch, Hebel. Also, Alter, die Seichtheit, die im Subtext mitschwingt, das ist erdrückend, Alter. Zur Erinnerung, das ist die Dame, die uns damals erzählt hat, der Bundespräsident muss den goldenen Spruch irgendwie machen, um sich zu versöhnen mit allen. War das die mit dem Politaktivismus oder, nee, wie hieß das? Zu wenig Aktivismus? Weiß ich nicht mehr, ich kann mich nur an den goldenen Spruch erinnern, aber es gibt es auch noch bei uns in den alten Videos, was ich nochmal anschauen will. Wenn man allein schon das Wort hört, verdrehen mehr und mehr Menschen ihre Augen. Das Wort und das Thema Flüchtlinge spaltet und polarisiert. Man kann damit hervorragend Politik, wahlweise bayerischen Wahlkampf und vor allem Stimmung machen. Man kann sich über das Versagen einer ohnehin verpennten und völlig überforderten Behörde empören. Die Temperatur steigt, der Innenminister schwitzt. 11 Buchstaben machen es möglich. Flüchtlinge. Momentan höre ich als Subtext in dieser bundesdeutschen Flüchtlingsdiskussion, wann gehen die eigentlich alle wieder? Die CSU denkt es auch gerne mal laut, die AfD ja sowieso. Aber jetzt kommt die andere Seite. Je aufgeregter die Debatte, je mehr Subtext, desto weniger geht es um die Menschen. 2 Beispiele. Erstens, wir müssen lernen, dass unter den Flüchtlingen auch Kriminelle sind. Wir wundern uns. Dabei wissen wir natürlich, dass es die in jeder Gesellschaft gibt. Aber schon rücken 2 Begriffe dicht aneinander, nämlich Flüchtlinge und Kriminalität. Aus Einzelfällen werden plötzlich Sippenprobleme und die machen Angst. Vor den Flüchtlingen. 2. Beispiel. Gestern hat die Bundeskanzlerin eher en passant in ihrer papiertrockenen Gebrauchslyrik etwas Bemerkenswertes gesagt. Natürlich werde man weiter nach Afghanistan abschieben. Und dann kam der feine Nachsatz. Und zwar ohne Einschränkungen. Ab jetzt also nicht mehr nur Straftäter, junge Männer, sondern auch Frauen, Kinder, Familien. Ich traue keiner befristeten Waffenruhe mit den Taliban. Haben wir die Menschen im Blick? Wissen Sie, die, um die es geht, die spüren, dass das Wort Flüchtling keine menschliche Temperatur mehr ausstrahlt. Die wollen am liebsten gar nicht mehr so heißen. Wer will schon ein Problem sein? Neulich sagte ein syrischer Kollege zu mir, Isabel, wie lange ist... Alles und jeden unter diesem Begriff zusammengefasst hat, der irgendwie über eine Grenze gekommen ist. Wer hat das denn mit zu verantworten? genau die Leute, die das gerade fragen, in dem gelben Pulli mit der unsagbaren Brille auf. Diese Leute haben es mit zu verantworten, dass das Wort, das ist die gleiche Mischpoke, die Nazi komplett jeder Bedeutung beraubt hat. Ist man eigentlich in Deutschland ein Flüchtling? Ich möchte keiner mehr sein. Die Debatte muss sachlicher werden, sonst wird sie menschenfeindlich. Also einfach nur so, warte gefühlt mal. Ist ihr wahrscheinlich die SPD eine rechtsextreme Partei. Würde okay, warte ich glauben. Mal. Also, ich muss an die 10. Klasse denken, Alter, wenn ich das höre. So, das ist so wabrig dahergesagt. So. Ich komme da einfach nicht drauf fit, Alter. Ich denke mir so, dafür wird jemand bezahlt. Hast du einen Kommentar? Das glauben die, dass wichtig ist, mitgeteilt zu werden. So, wie kann das sein, Alter? Allgemeinplätzchen in Menschlichkeitssoße. So kann man es ausdrücken. Wobei ich Menschlichkeit in dem Fall wirklich mal verächtlich benutze, weil dieses, ja, wir holen die alle hierher, so ungefähr, und wir dürfen uns halt nicht sträuben. Genau das wird dazu führen, dass es halt nicht funktioniert. Die letzten paar Sekunden von dem Video, könntest du die nochmal abspielen, bitte? Bildungsphilister, ich sag's euch. Was sind für dich die letzten paar? Wirklich nur so die letzten 4 Worte, die sie da gesagt hatte. Mehr ausstrahlt. Die wollen am liebsten gar nicht mehr so heißen. Wer will schon ein Problem sein? Neulich sagte ein syrischer Kollege zu mir, Isabel, wie lange ist man eigentlich in Deutschland ein Flüchtling? Ich möchte keiner mehr sein. Die Debatte muss sachlicher werden, sonst wird sie menschenfeindlich. Ja, hier, die Debatte muss sachlich werden, sonst wird sie menschenfeindlich oder so, ne? Nein, wird sie nicht. So, einfach nur dadurch, dass du hingehst und sagst, weißt du was, wir würden gern kriminelle Leute, die hier illegal hierher kommen, ja, irgendwie gern vor dem Eindringen ins Land irgendwie mal raushalten, so Grenzen haben. Die Debatte muss sachlicher werden, sonst kleiner Appeal an eure Emotionen. So, ja, was? Genau, ja. Mein eigentlicher Kommentar dazu wäre so ein Witz darüber, dass das eigentlich formuliert ist wie eine Drohung. Es muss sachlicher werden, sonst sitzt hier menschenverachtend hier. Ja, das kannst du auch umdrehen. Eigentlich muss es menschlicher werden, damit es, ja, was hat es gesagt? Sachlicher. Ja, es muss menschenverachtend werden, damit es sachlich bleibt. Ja, weil sachlich bedeutet ja im Endeffekt ohne halt Shishi und Fifi. Ja, damit die Sachlichkeit nicht rausgeht, so. Ja. Damit die Sachlichkeit nicht verloren geht, wie auch immer. Es muss sachlicher werden oder dieser Hamster stirbt. Ja, genau. Denk doch an die Kinder. Ich habe auch noch nie eine Debatte darüber gehört, ob Arbeitslose Lust darauf haben, Arbeitslose zu heißen. Die möchten vielleicht auch kein Problem mehr sein, aber die Diskussion wird von diesen Leuten nicht geführt. Ja, das nur, wenn man irgendwo herkommt und behauptet, man sei Syrer. Ja, oder was ist eigentlich mit der Priorität des Landes, auf die eigenen Bürger eher aufzupassen, so irgendwie, die zumindest mit einzubeziehen, weißt du? Hier in den ganzen Monolog von 2 Minuten ging es nur darum, wie hier, ja, Ausländer, Migranten, Flüchtlinge, und schon werden hier 2 Begriffe miteinander zusammengeschmolzen und zusammengestellt und uiuiui, wie kann man nur, ja. Ja, schick, okay, ja, aber ja, sie hat auch halt gesagt, einfach, wenn du halt aber so viele Einzelfälle hast, okay, dass du schon die nächsten, ja, schon ausfüllen kannst mit Details, ja, und dir die Medien aber die Details geben, aber nicht den Schluss geben. So, sowas wie, der Mann hat Allahu Akbar geschrien, Beweggründe unbekannt, so, was hat er damit gemeint? Man weiß es nicht. Ja, das, so Sachen, die zersetzen die Gesellschaft, weil nämlich das Vertrauen zu den Medien, zu dem Staat, zu sämtlichen Organen der Gesellschaft, die man so hat, ne, so außerhalb, ne, von einem selbst und den Freunden und Familie, das wird alles komplett zersetzt. Und dann helfen solche apologetischen Sachen nicht. So, was soll das? Ich finde es halt krass. Das ist 2014 im Winter, als UN, also im UN-Flüchtlingshilfswerk das Geld ausgegangen ist und sie die Nahrungsmittelraktion von 1600 Kalorien auf 800 Kalorien runtergesetzt haben, war es den ganzen Leuten in der Presse scheißdrecks egal, was da passiert ist. Niemand war da irgendwie dran, so. Und dann später, als man dann plötzlich Politik macht in die Richtung, entdeckt man plötzlich eine total gefühlsvolle Seite. So, die Leute waren vorher egal, die Leute sind jetzt egal. Man geht nur mit dem Strom mit, in dem man schwimmt, und man möchte möglichst selbstgerecht daher kommen und erscheinen, als ob man sich tatsächlich um irgendwen oder irgendwas kümmert. Das ist einfach so eine emotionale Nebelwolke. Ja, und diese Frage, von wie lange ist man denn bitte ein Flüchtling? Ja, so lange, wie du das im Kopf mit dir rumträgst, Junge. Wenn du das einfach für immer mit dir rumbehältst, dann bleibst du es auch für immer. Da kann man dich so gut behandeln, wie es irgendwie auf der Welt möglich ist, ja. Du bleibst und bist ein Flüchtling, wenn du es im Kopf drin sitzen hast. Isabel, wie lange ist man in Deutschland denn ein weißer, alter, cis-hetero-Mann? Ich möchte keiner mehr sein. Ja, sie hat ja auch gesagt, dass es für sie alles in Ordnung ist, solange nur die Männer ausgewiesen werden. Wenn man, ja, ich meine, wenn man sich als alles identifizieren kann, als was man will, ich meine, gilt das nur für Gender oder gilt das auch für andere Sachen? Gute Frage. Mhm. Sollte man den Männern vielleicht mal sagen. Ja, hier geht es um Melinda Gates, das ist die Ehefrau von Bill Gates, Microsoft, Gründer, Eigentümer und einer der reichsten Männer der Welt. Und sie ja halt auch dann, ne, so bei Ehe und so. Ja, im Endeffekt geht es um einen Trend, den wir schon mal angetastet haben, und zwar Feminismus und Intersektionalität auf dem Vormarsch im, ja, Finanzwesen. Und Melinda Gates will jetzt im Endeffekt eine Venture-Kapitalgruppe gründen. Das ist im Endeffekt ein Unternehmen, was neuen Unternehmen Risikokapital gibt, damit die erstmal ihre Ideen ausprobieren können, um ein Produkt herzustellen oder um sich bekannt zu machen oder um erstmal skalieren zu können, wie es so schön heißt. Und Melinda Gates hat halt im Endeffekt gesagt, sie will sich auf ganz konkret in ihren Kriterien auf Unternehmen beschränken, die halt ja entweder besonders viele Frauen oder besonders viele Minorities ja, haben. Und ja, das ist halt ein relativ neuer Trend. Bis jetzt ging es halt immer nur ums Geld. Und diese Kriterien haben vielleicht in Ansätzen mal eine Rolle gespielt. Wenn ein Unternehmen negative PR hatte beispielsweise, dann wurde wahrscheinlich eher nicht darin investiert. Aber jetzt geht es ja quasi schon darum, dass man dem vorgreift. Ja, dass man gar nicht erst wartet, bis es negative PR gibt, sondern dass man halt proaktiv das direkt irgendwie als Marketingmechanismus benutzt. Und ja, der Artikel ist relativ lang und geht auf verschiedene Aspekte der ganzen Situation ein. Und unter anderem geht es darum, dass gerade in dem Startup-Umfeld, wo diese Venture-Kapitalfirmen halt oftmals rein investieren, ja, zumindest in Amerika, halt eine Hire-and-Fire-Kultur herrscht, dass hauptsächlich nur ja, junge Männer eingestellt werden, weil die relativ leicht wieder gefeuert werden können, weil halt ja, bei Frauen gibt es halt immer noch ein bisschen mehr Arbeitsschutzmaßnahmen. Die können nicht so einfach gefeuert werden wie Männer in Amerika. Und ja, also der Artikel ist interessant, sich das mal durchzulesen. Das ist ein Trend, der allerdings von der Branche auch eher kritisch gesehen wird. Ich denke nicht, dass sich das durchsetzt, aber gut, ich meine, wenn man reich ist, dann kann man halt mit Fuck You Money um sich schmeißen und auch mal gerne sowas machen. In Amerika, naja, ich denke, das wird wahrscheinlich andernorts auch nicht viel anders sein, ne? Ich meine. Ja, aber weißt du, also das Argument von wegen hier Minoritäten und so unterstützen und so, ne, das ist schick, aber Asiaten sind so die größte Ethnie, so die größte Gruppe an Menschen, die auf dem Planeten existiert, okay? Und dagegen wird ja keiner vorgehen. Das zählt ja in Amerika dann als Minderheit. Das heißt, das ist auch wiederum so Grenzen gesetzt, was halt ziemlich ironisch ist, weil solche Ideologen, so dieses linke Gedankengut, ne, ist ja immer gegen nationalistische Grenzen, ja, aber für Grenzen, die halt ideologisch so passen. Ja, wenn es passt, dann sind Grenzen super. Ja. Ja, aber gerade mit den Asiaten gibt es in Amerika auch, ich sag jetzt mal, kulturelle Differenzen, weil es gibt halt bestimmte Teile des Schulwesens, dass halt gerade, weil Asiaten überdurchschnittlich gute Testergebnisse abliefern, dass Elite-Schulen halt hohe Prozentsätze von Asiaten haben und dass halt auch gewisse Aktivisten da sagen, ja, Moment mal, da müssten wir auch mehr Minorities rein. Und ja, Asians sind auch eine Minority, aber... Ja, aber weißt du so, wenn du dir einfach mal die Demografik so von den Gruppen halt so anschaust, ne, dann sind so Asians mit 60% beteiligt, Afrikaner mit 14, Europäer mit 11, laut Wikipedia Demographics of the World. So, die kleinste Gruppe von 0,00002% sind die Antarktika-Leute. So, von denen gibt es rund ein Tausender auf der Erde. Ja. Vielleicht sollten wir hier die mal in alle großen Jobs reinsetzen. Nach dem, was du sagst. Einfach rein mit Helikoptern so. Wir müssten ja dann eigentlich Minderheitenschutz genießen, als so bedrohte, klitzekleine Minderheit wie die Europäer. Ja, ich meine, es geht ja noch kleiner. Es gibt Nordamerikaner, die sind bei 7,6%, Südamerikaner bei 5,6% und Ozeanier bei 0,5%. Es ist schon lustig, ne? So, wie du einfach auf die Ignoranz von Leuten anspielst und sagst, guck mal, hier im Westen, wo weiße Menschen eher sind als andere, heißt es, dass die Weißen die Mehrheit sind. Und das ist so die Mehrheit, die Mehrheit. Wir verschieben einfach die Bedeutung. In Österreich wurden, was waren es, erst 6 und dann noch mehr Moscheen geschlossen und einen ganzen Haufen Imame ausgewiesen. Und man hat den Schritt halt gemacht, um salafistische Prediger halt des Landes zu verweisen und denen die Möglichkeit, auf die Muslime einzuwirken, zu entziehen. Und es gibt jetzt halt einen Haufen Menschen, die empört darüber sind, dass man keinen konservativen, reaktionären, islamofaschistischen Islam predigen darf. Und irgendwie ist es ganz interessant, wer sich jetzt darüber empört, sozusagen. Also, ja, und Erdogan hat auch schon angekündigt, dass er sich was überlegen wird, wie er da Vergeltung üben kann. Also, ja. Tja, bei der Sache in Österreich geht es konkret auch darum, dass halt nach österreichischem Recht eine Finanzierung aus dem Ausland für religiöse Behörden nicht wirklich, also religiöse Institutionen nicht wirklich zulässig ist. Und da wurden auch schon, ja, also es gibt wohl 260 Imame in ganz Österreich, die registriert sind. Und 40 von denen sind ausgewiesen worden. Also es sind, das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil diese 40 mit der sogenannten ATIP, das ist ungefähr das Pendant zu DITIP in Deutschland, in Österreich, weil die von denen Geld bekommen haben, Ausbildungsmittel bekommen haben und so weiter und so fort. Es gab ja auch, wie auch in Deutschland, gab es ja auch Videos von Kindern, die in irgendwelchen Vereinsräumen von der ATIP irgendwelche Kriegsszenen nachgespielt haben, was ziemlich mies aussah. Auch, hat mir auch nicht gefallen, das zu sehen. Und ja, in Österreich fahren die jetzt da eine etwas härtere Linie, was ja auch zu erwarten war bei der Regierungskonstellation. Und ja, es wurden halt auch angekündigt, nicht nur der Herr Erdogan hat angekündigt, dass der es als Angriff von Rechtsradikalen auf irgendwen sieht, sondern Kurz hat auch angekündigt, ja, das wird nicht dabei bleiben, sondern wir wollen die ganzen Finanzierungsstrukturen offenlegen und unterbinden. Weil es halt nach österreichischem Recht auch nicht zulässig ist. Ja, ich, also zumindest nach seiner eigenen Aussage. Er hat das Ganze tatsächlich einen neuen Kreuzzug genannt. Der Mann hat doch echt überhaupt gar keine Ahnung. Ja. Neophyt hat es eben schon im Chat gesagt, ich habe es gerade nochmal verifiziert. Das ist wirklich ein Dummschwätzer. Ja. So ein Kreuzzug würde etwas anders aussehen. Ich fürchte, dass die Schritte des österreichischen Bundeskanzlers die Welt zu einem neuen Kreuzzug führen. Ihr macht so etwas mit und wir sitzen tatenlos herum. Das bedeutet, dass auch wir einige Schritte unternehmen. Ja, Gott. Ja, soll er mal machen oder so, ich weiß nicht. Integration, das hilft voll viel. Wenn sich so jemand dann hinstellt und sagt, wir brauchen jetzt einen Gegenschlag gegen den neuen Kreuzzug, echt, ey. Gott, oh Gott. Geschlechtergerechte Sprache ist demokratische Pflicht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wer nur so eine Gesellschaft jetzt, die das abgesagt hat, ne? Die hatten sich damit beschäftigt, Gesellschaft für deutsche Sprache oder so. Ja, kommt gleich. Ich habe dazu auch noch was eingereicht gehabt. So, das ist eigentlich ganz gut, so diese Gesellschaft für deutsche Sprache da. Die, ja, auf jeden Fall hierzu jetzt nochmal, das, was die Süddeutsche da halt eben meint, dass das unglaublich wichtig wäre. Ja, also es gibt ja auch diesen Fakt, dass andere Sprachen viel weniger Unterschiede machen nach Geschlecht von irgendwelchen Personen. Bezeichnungen und so, und diese Sprachen sind da jetzt auch nicht weniger sexistisch oder mehr sexistisch oder was auch immer. Und von daher ist das schon ziemlich weit hergeholt, das irgendwie so zu meinen. Was ich hier vor allen Dingen ganz grauenvoll finde, ist dieser Begriff der demokratischen Pflicht. Also, da kann man echt alles mit legitimieren. Was soll das? Einzige demokratische Pflicht ist, seine Meinung zu sagen. Würde ja, ich mal so sagen. Wenn man überhaupt eine hat. Aber wer ist denn, von wem ist denn der Gastbeitrag gewesen? Ja, habe ich jetzt zugemacht. Ist das wichtig? Irgend so ein Spinner. Kein Klick verdient. Ja, unsere Aktivitäten über die letzten Jahre sind nicht unerkannt geblieben. Wie wir hier sehen, die Universität Siegen veranstaltet eine Veranstaltungsreihe Gender in der Schusslinie. Die einen sehen Sternchen, die anderen sehen rot. Geht denn einer hin diesmal? Ja, es gibt, ich will jetzt niemanden doxen oder so, nicht, dass er da verprügelt wird, aber es gibt Elemente aus der Affenwolke, die sich da eventuell... Die Affenwolke. Du kannst mal ein bisschen runter scrollen, dass wir uns das Programm mal anschauen, was da so... genau. Ja. Gender-Theater zum Beispiel. Auf der Bühne erwarten Sie eine Reihe von Lachnummern, Empowerment, kluge Denkanstöße und queere Philosophie und was dieses Gender überhaupt mit dem Menschen macht. Und Sie bekommen unzählige kluge Antworten, warum es eigentlich ziemlich gaga ist, dieses Gender. Die versierten Drag Kings George Clowney, Hans Schwanz und Magic Mike sind Schwiegermutters Lieblinge und gleichzeitig Bohlens Brüder. Ihre Show gleicht einem Feuerwerk, bei dem sie königlich durch die Genres schlittern. Ja, ja, bla bla bla. Ah, okay, das ist also, dafür wird euer Studienbeitrag ausgegeben. Was mir auffällt, ist, die haben Kanks falsch geschrieben, aber nur ein bisschen. Der Vortrag #Wiederholungszwang zur Stellung der Sexual Politics in der Geschichte des deutschen Feminismus. Warte mal, aber die haben Wiederholungszwang doch falsch geschrieben, oder? Das macht so keinen Sinn. Wiederholung? Man würde es doch mit IE schreiben. Wieder. Ja. Ah, gut, das sind Studenten. Was steht da? Prof in, Doktor in? Oje. Prof in, Doktor in. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Was das ist denn neu. In für ein Titel? Spricht man das auch? Prof in und Doktor in? Vor allem ist es schon eine präzise Person, die damit gemeint ist. So du brauchst es nicht. Das ist wie wenn du in einem Brief irgendwie so Herrinnen und Dameninnen schreibst. Ja, Herrinnen gibt es auf jeden Fall auch. Ja, Herren gibt es, ja. Auf jeden Fall, ja, und Konstanz ist das Gender der Dame, oder wie? Das ist konstant, das Gender. Ja. Vor 5 Jahren. Wir gehen lieber zum Workshop Anti-Genderism und Sexarbeit, eine besorgniserregende Allianz. Ich weiß nicht, ob die damit meinen, dass. Prostituierte auch mit Männerrechtlern schlafen würden. Oh nein, mein Kopf. Girls hat er gemeint. Quo Vadis Feminismus, Anne Wiezorek und Inge Brünninghausen. Diskussion zur aktuellen feministischen Debatte. Also das ist das Einzige, was ihr könnt, okay? Ihr könnt nur über Feminismus diskutieren, über Debatten debattieren. Was wollt ihr im Leben erreichen? Meine Fresse. Ja, aber hier gibt es noch Argumentationstraining. Ja, also das würde mich auch echt, da würde ich gerne Mäuschen spielen, muss ich sagen. Die studentische Initiative Gender S bietet in Kooperation mit Schlau Siegen, ihr seid die Schlauesten, ist okay, ein Argumentationstraining gegen GenderInnen an. Bereits letztes Jahr am Tag der Vielfalt gab es hier den großen Anklang und eine Menge Diskussion zum Thema Gender in der Sprache. Um die Sprache soll es auch dieses Mal wieder gehen. Die zweite Hälfte der Veranstaltung bezieht sich dann gezielter auf das Geschlecht. Der Workshop befasst sich hauptsächlich mit der Frage, wie kann ich Argumente von GendergegnerInnen entkräften? Naja, dafür geht man erstmal, dafür verlässt man erstmal seine Gender-Bubble, okay? Da geht man erstmal so ganz entspannt und unidentitär auf Leute zu. Und redet mit ihnen über ihre Wahrnehmung von der Welt und was sie glauben. Das Ding mit dem Genderismus ist halt, dass das hauptsächlich darauf beruht, dass die Menschen ein weißes Blatt sind und dass alles geschichtlich und soziologisch konstruiert ist, wie sich denn der Mensch verhält. Und es ist halt eine Theorie aus dem 19., spätes 18. Jahrhundert, die ist halt schon relativ alt damals. wusste man noch nichts von Genen und so. Also, ja, es ist halt eine ziemlich alte Idee, die halt zum Teil darauf fußt, dass die Menschen zu wenig über Biologie wissen. Guck mal, hier, wer braucht Feminismus? Auch da, so ganz einfaches Ding, okay, wer braucht Feminismus? Naja, keiner einfach. Ihr habt euch schon in eine Ecke reingearbeitet, okay? Wenn wir einfach mal Statistiken anschauen zu Selbstmordraten, ne, und dann einfach Frauen dieselbe Rate an Selbstmord hätten, wie Männer sie jetzt haben, dann hätten wir einen riesengroßen nationalen Aufschrei. Von wegen, hier, Frauen bringen sich einfach zuhauf um, was geht da schief, was ist da los. Aber wenn es Männer sind, dann juckt es den Feminismus gar nicht, okay? Das ist denen scheißegal. Und das ist so das Bild, was man vom Feminismus bekommt und nicht das, was sie dir zeigen wollen. Weißt du, so komm zu mir in die Kirche von Scientology, ich zeige dir, was Scientology eigentlich ist, so das wahre Ding. Wir laden alle ein, sich ein eigenes Bild vom Feminismus zu machen, ja? Du brauchst die Leute nicht zu dir einladen, okay? Du musst einfach nur den Leuten so freie Wahl lassen, um zu schauen, was sie dann alles finden. Eben bist du noch eingeladen worden und jetzt hängst du hier angeschlossen am feministischen E-Meter. Ne? Ja, genau. Das kann dir alles passieren. Ja, genau. Gratis psychologische Beratung nennt sie sich das auch, glaube ich, auch immer. Lesen Sie. Vor allem labern Feministen einfach mit Absicht so viel Quatsch, weil kritische Theorie und so, ne, ist einfach extrem übergenerierend. Kritisiere einfach alles, rede einfach über alles, mach einfach alles Mögliche, keine Regeln sind gegeben. Ja. Und dann hast du Leute, die dann meinen, ja, guck mal, irgendwie gehen da Sachen zu weit. Und dann wirst du dann sagen, nee, eigentlich nicht, eigentlich sind das kein wahrer Feminismus. Naja, egal. Hier, Verein Deutsche Sprache, ja. Das weltweite Netz der deutschen Sprache ist, da wurde ich aufmerksam gemacht von einem Nutzer auf Twitter. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber vielen Dank dafür. Es ist eine wirklich sehr, sehr, sehr tolle Seite, auf der, scroll mal runter, ganz wichtige Zusammenfassungen halt stehen. Also, wenn man sich diese Seite einfach mal so durchliest, dann ist man auf dem neuesten Stand, was dieses Gendern und so angeht, ja. Ja, lieber Leser, Sie wissen, auch Frauen sind seit undenklichen Zeiten in obiger Anrede dem sogenannten generischen Maskulinum mitgemeint. Aber nein, das war mal. Eine Minderheit von Frauen machte seit Jahren unmerklich mit dem Innen-Suffix, LeserInnen, ihren Anspruch auf Mitnennung geltend. Und zwar durch vermehrten Verbrauch von Druckerschwärze und bedrucktem Papier mit unzähligen Innen-Wortkonstruktionen. Und Heerscharen von willigen Anpassern und Anpasserinnen trieb es zu Sumpfblüten, wie Mitgliederinnen mit dem wohligen Gefühl, sich politisch korrekt verhalten zu haben. Die Doppelanrede in politischen Reden wird zur Realsatire pur. Akustisch verschwurbelt die weibliche Anrede häufig zu Bürgerinnen. So. Ja. Allein der Teil ist schon echt erfrischend. Es freut mich wirklich zu sehen, dass es Leute gibt, die sich da halt wirklich mit Autorität, könnte man schon sagen, also ich rechne ihnen das an, sich hinstellen und sagen, guck mal, nein, das ist, das braucht ihr nicht, das ist nicht gut. Ja, diese unsägliche Baden-Geschichte von der Fraktion der Freien Demokraten. Die haben sich zu diesem Witz hier hinreißen lassen, zumindest dieser Social Media Manager. Fordert wurde beim Baden im See seiner Kleidung beraubt. Na, immerhin hat ihm kein Vogel auf den Kopf geschissen. Hashtag Badespaß, Vogelschiss. Cool. Ja. Lustig. Ah, Update. Unser Tweet zu Badespaß von Gauland hat offenbar Missverständnisse ausgelöst. Oh, ja, ne, schade. Das wollten wir nicht. Ja, ist klar. Klar ist, jeder hat das Recht auf Achtung seines Eigentums. Und Verbrechen und Vögel gehören nicht in, oh mein Gott, nicht in einen und denselben Atemzug. Ja. Ach, ja, was vor allem auch noch ätzend war, das sieht man jetzt hier leider nicht, aber sie haben irgendwen, der sich beschwert hat, haben sie geschrieben, er soll doch einfach den Account von der AfD-Fraktion folgen. Ja, das habe ich da auch noch gesehen. Ja, also ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Also nach dem, was ich gehört habe, ist da jetzt mal auch so ein bisschen, ja, die Leute, also ist auch in der Fraktion, fanden das nicht alle so geil. Und ja, ich vermute ja nach wie vor, dass es diejenige Person war, die sie mit ihrer tollen Anzeige bei Edition F damals angesprochen haben. als Social Media Editor, die sich so einen Quatsch ausdenkt, auch diese Sache mit Böhmermann da irgendwie. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Das ist halt echt seltsam, okay? Und mich würde mal was interessieren, okay? Mich würde mal interessieren, wann der Follow-up-Tweet gemacht wurde mit dem Update. Kannst du mal da draufklicken und dann schauen, wann der gemacht wurde, urzeitmäßig? Ja, es ist ein Archive hier. Ja, es ist ein Archive hier. Na gut, okay, weil mich würde einfach interessieren, welcher Tweet zuerst kam. So der Tweet mit dem Update oder der Tweet, der da als Antwort geschrieben wurde, wo es hieß hier, wo blieb denn der Anstand, der menschliche, als Gauland da hier Vogelschiss gesagt hat. Hier, ja genau, da kam dann Kritik an der Aussage, man sollte ja denken, Politiker würden so einen Angriff im Privatleben eines Politikers verurteilen, aber Anstand und FDP passt eben nicht mehr, pfui. So, und die Antwort darauf war, wo war denn der Anstand von Gauland, als er den Mord an Millionen Menschen als Vogelschiss bezeichnet hat? Ja, mich würde einfach mal interessieren, was zuerst kam, so diese Entschuldigung, diese komplett leere oder erstmal noch das Nachtreten, so. Naja, egal. Auf jeden Fall war es alles vom gleichen Tag, also. Ja. Was auch wirklich seltsam ist, so, du machst riesengroße Aussagen im Internet, Leute hören dir zu, weil du eine Plattform hast, die du dir selbst erarbeitet hast, und dann regst du dich darüber auf und kommst nicht damit klar, dass Leute dir Backlash geben. Ne? Im selben Atemzug gibst du aber allen Leuten ständig Backlash. Cool, sehr gut, weiter so. Interessant auch, der Bremer BAMF-Skandal nimmt dabei die Rolle ein, die im US-Wahlkampf Hillarys E-Mails hatten. Weil die Rechten keine mit der Realität korrelierenden Themen haben, müssen die Medien eben irgendwelche Nichtigkeiten aufpusten, um diese Zielgruppe zu bedienen. Dum, dum, dum. In der Übersetzung heißt das so viel wie Lügenpresse, Lügenpresse. Ich darf nur freundlich daran erinnern, dass wenn irgendjemand von den Republikanern ja irgendwie Präsidentschaftsdings machen würde, ne, und er hätte dann das Skandal, was Hillary auf ihrer Seite hatte, da, ne, dann würde der Tweet hier ganz anders aussehen. Das würde da gar nicht erwähnt werden. Den gäbe es dann wahrscheinlich gar nicht. Ja, ja, ist auch so. Aber ja, das ist auf jeden Fall nochmal wieder dieser Experte von der Reik-Anders-Doku, ne? Also. Das ist klasse, so was es für Experten gibt, ne? Der gleiche Typ, der letztens meinte, dass halt die Niederlage der Piratenpartei die Alt-Right in Deutschland verhindert hat. Der Experte ist das. Guck mal, Hillary Clinton hat nachweislich Geld genommen aus irgendwie Saudi-Arabien, ja, damit die Leute da irgendwie politisch irgendwie einen Draht haben, ne? So, und das wurde in ihrer Foundation gesteckt, weil es soll ja so legal und ethisch korrekt sein, ja. Und dann stellt die sich hin und meint, sie sei voll die Feministin und kein Doppelmoral hier und Donald Trump mag keine Frauen, was ist da los, ja? Ja, die Feministin, die Frauen, die ihr Mann irgendwie angegraben hat, regelmäßig irgendwie als Lügnerin bezeichnet, die Feministin. Ja. Ich möchte hier noch ein paar Fakten zu der ganzen Hillary-E-Mail-Sache tragen, weil ich glaube, das ist in Deutschland einfach überhaupt nicht ordentlich durchgedrungen, weil das ist nicht eine Sache gewesen, sondern das sind mehrere Sachen gewesen. Ich zähle das jetzt einfach mal ganz kurz auf, dauert nicht eine Minute. Es ging einmal darum, dass Hillary, während sie quasi Außenministerin war, ihren E-Mail-Server nicht im State Department hat führen lassen, sondern privat in einem privaten Gebäude, was gegen sehr viele Regeln verstoßen hat. Und da gibt es beispielsweise die Gerüchte, dass sie da absichtlich E-Mails ungesichert gelassen hat und somit Staatsgeheimnisse gegen Spenden an ausländische Leute gegeben hat. Da gibt es keine Beweise für, weil halt alle Computersachen total vernichtet wurden, bevor man da irgendwelche Untersuchungen machen konnte. Dann ging es darum, dass der Podesta auf einen Phishing-E-Mail-Link geklickt hat und dann sind seine ganzen E-Mails aus seinem Account geleakt worden. Ja, über irgendwelche russischen Leute, aber die hatten vielleicht nicht mal irgendwas mit dem Staat zu tun. Dann ging es darum, dass von der Demokratischen Partei interne E-Mails an Wikipedia gegeben worden sind. Da weiß man bis heute nicht, wer es war. Seth Rich. Und dann gibt es noch einen Skandal, wo im Endeffekt 44 verschiedene hochrangige Demokraten mit so ein paar komischen pakistanischen IT-Consultants zusammengearbeitet haben. Und die haben deren E-Mail-Server quasi verwaltet und haben da zumindest nicht auf die Sicherheit geachtet, aber vielleicht auch teilweise die Informationen, die die da bekommen haben, genutzt, um erpresserisch Blackmail-mäßig gegen andere vorzugehen. Die haben daraufhin versucht, das Land zu fliehen, sind auch festgesetzt. Und da gibt es auch eine sehr große Ermittlung in Amerika drüber. Das einfach nur zu Hillarys E-Mails, weil es ist ja so unwichtig und da war ja gar nichts. Guck mal, und es gibt auch einfach Anhörungen, okay? Es gibt da einen Ausschnitt aus einer Anhörung, der ist ganz, ganz toll. Der zeigt genau, was das Problem mit diesen ganzen E-Mails ist, ne? Ja, und da wird jemand ausgefragt, okay, was er über diese ganzen E-Mails so weiß. Und das war jemand, der sehr involviert darin war und er hat die Antworten dazu, aber er kann sie nicht nennen vor dem Supreme Court, ja, weil das nämlich, er hat keine Clearance, der hat keine Erlaubnis dazu, okay? Und dann ging es halt um den Inhalt von den Sachen, ja, die da Hillary auf ihrem Server hatte und Zugang an andere Leute gegeben hat. Und der Typ meinte, dass er nicht einmal den Zugang hat, sondern jemand anderes reinkommen muss und dann den Zugang geben, damit es überhaupt irgendwie möglich ist, mal die Sachen anzuschauen. Und Hillary Clinton hat es einfach so bei sich gelagert und Leuten ohne diese Clearance dann anschauen lassen. Was es jetzt war, ist vollkommen egal. Allein die Tatsache, dass da einfach so auf so einer riesengroßen Ebene so ein Fauxpas passiert ist, ja, ist schon, ja, schon auf jeden Fall Ding. Auch zu dieser Geschichte jetzt hier, es ist ja schon lange nicht mehr, es war auch von Anfang an nicht nur der Bremer WAMS-Skandal. Also ich erinnere da noch an dieses Ding in Braunschweig, war es, glaube ich, wo da so eine Zeitarbeiterin war, die, glaube ich, nur da irgendwie Probleme gekriegt hat, weil sie Sachen aufdecken wollte. Das war so das erste Ding. Diese Sache, dann das andere Ding in NRW vor 2 Wochen oder so. Also da ist ja wirklich, ja, wahrscheinlich in dem ganzen System schon darauf kalkuliert worden, dass halt eben irgendwelche Leute da so viel wie möglich irgendwie positive Bescheide kriegen oder weiß ich nicht was. Und da gab es ja jetzt diese Woche auch eine Abstimmung dazu, zu dem Untersuchungsausschuss, den die FDP gefordert hat. Die ist jetzt erstmal nicht durchgegangen, also weil die AfD es auch gefordert hat. Das ist ja auch tatsächlich der einzige Grund. Hätten die einfach mal nichts gesagt, ne? Ja, weiß ich nicht, ist natürlich auch ein, finde ich auch ein bisschen komisch, denen das vorzuwerfen, dass sie es wollten. Also, naja, aber auf jeden Fall, ja, also auch das schon, Bremer BAMF, in Anführungsstrichen Skandal, wenn ich das schon lese, ey, Alter. Welcher Tweet ist da oben drüber? Lügenpresserufe. Ja, jedenfalls kann man sagen, dass die Strategie der Lügenpresserufe voll aufgegangen ist. Die Journalisten haben seitdem alles daran gesetzt, der Weltsicht der Rechten Rechnung zu tragen. Ihre Themen und gefühlten Wahrheiten sind jetzt Mainstream. Gesunkene Kriminalitätsrate, egal. Ja, das sind die falschen Sachen. Aber gesunkene Kriminalitätsrate. In Anführungsstrichen. Ja, vor allen Dingen auch das, ne, ich meine, aus diesen Statistiken, wenn das so verglichen wird, da wird ja immer diese ganze Ausländer, also diese ganze Aufenthaltsrechtssachen werden da immer rausgenommen. Da werden ja nur Sachen dann verglichen, die halt auch Deutsche begehen können, weil du kannst ja als Deutscher gegen kein Aufenthaltsrecht verstoßen. Das hast du ja sowieso, ne, also. Und, aber wenn du das halt alles noch mit reinnimmst, dann sinkt auch die Kriminalität wiederum nicht, also. Ja, die Kriminalität sinkt halt irgendwie generell nicht, wenn da Leute herkommen und hier kriminell sind. Also, so, ich verstehe nicht, wie die Logik da ist. Ja. Tja, und wie, ich meine, der Vergleich mit den Hillary-E-Mails, also der zweite Teil des Tweets, whatever, aber ich meine, der Bremer BAMF-Skandal, ja, wir haben hier selber schon drüber berichtet, über Düsseldorf, Nürnberg und Bremen. Und auch an verschiedenen anderen Orten ist es ja vorgekommen. Und genau wie du es gesagt hast, der Bremer BAMF-Skandal. Ne, damit wird das irgendwie so klein geredet und als ob das nur so eine kleine Sache war. In Anführungsstrichen Skandal. Ne? Das war ja nur so eine. Nee, ja, als ob das ja nur so ein Ding wäre. Ja, genau. Irgendwie bla bla bla. Wir brauchen Ablenkungsmanöver oder was weiß ich nicht was. Also erfinden wir einfach mal was. Also Ja, ich finde es unglaublich, wie man überhaupt auf so eine Idee alleine schon kommen kann. Und das ist ein Journalist, dieser Typ. Also, ja, fällt mir nichts mehr zu ein. Aber zu viel Amerika-Kram geguckt wahrscheinlich irgendwie. Ja, irgendwelche auf Trump. Irgendwelche Infotainment-Sendungen irgendwie von Comedy Central oder so. Und zu wenig Frame-Checking, denke ich auch. Ja. Ach, der kriegt wahrscheinlich seine Nachrichten auch bei irgendwie Colbert oder so. Ja, ja. Und Rechtspopulismus und Journalismus. Wir brauchen ein Frame-Checking. Der Artikel, der ist schon etwas älter. Der ist vom 14.09.2017. Allerdings habe ich den Artikel nochmal rausgekramt, weil ich ihn irgendwie besonders interessant und lustig fand. In dem Artikel beschreibt halt der Autor von dem Buch Propaganda 4.0, wie sozusagen die populistische Rechte Politik macht, dadurch, dass er die Sprache beherrschen. Und der Herr weist auch darauf hin, dass Foucault schon schon erkannt hat, wie wichtig die Sprache ist. Und das Ding ist, wir haben ja vorhin das gesehen, dass es ein Bias innerhalb der Journalisten gibt, halt grün zu Bericht zu erstatten. Und jetzt sitzt dann hier die x-te Person, die sagt, schaut euch nur die Rechtspopulisten an, die jetzt tatsächlich mal irgendwie repräsentiert werden innerhalb der Medien, zumindest ein Stück weit, dadurch, dass sie hier und da mal sowas wie Flüchtlingswelle sagen, also das Framing, dass du das als Welle bezeichnest und das eine negative Konnotation hat. Und der Autor schlägt jetzt hier vor, dass man mit einem Frame-Checking ankommt, damit man ja die Hoheit der Begriffsdefinition der AfD aus der Hand reißt. Und ich fand das einfach nur bemerkenswert, dass halt sozusagen die Journalisten eigentlich immer nur Nabelbeschau machen, sich selber auf den Bauch klatschen und sagen, ah, die Bösen, wie können die nur, dass sie eigene Wörter verwenden. Ja. Also dieses Framing, das gibt es halt auf allen Seiten. Natürlich ist das Framing real, aber die große Frage ist, inwieweit ist es denn wirklich so greifbar wichtig? Weil eine bestimmte Art und Weise, wie die Politik Sachen verpackt in der Sprache, das ist auf allen politischen Seiten inhärent. Also die einen reden von Gender, die anderen sagen Hartz-IV-Reform, also die Gürtel enger schnallen, weißt du, diese Spitzfindigkeiten, wie mit der Politik mit der Sprache Politik gemacht wird und bestimmte Konzepte vermittelt werden, oder? Tina, there is no alternative, es gibt keine Alternative, und dann gibt's die Alternative von Deutschland. Ist irgendwo hinfällig, weil es eh in jeder politischen Richtung Frames gibt, die sich jeder bedient. Also ein Frame-Checking macht keinen Sinn, weil es eh jeder macht. Also ja, aber anscheinend hat er hier ein extra besonders wichtiges Propaganda-Instrument gefunden, was er in seinem Buch Propaganda 4.0. Ich gehöre zu den Guten. Ja, auf jeden Fall. Wie der ganze Deutschlandfunk. Hosianna. Die positive Nachricht, die Förderung kommt. Und ich will, dass die Zeit nahe kommt. Endlich, wir kriegen unsere öffentlich geförderten Computerspiele. Ist das nicht toll? Geil. Gott, oh Gott. Endlich Knete für die ganzen Non-Games und hippen Serious Games. Freunden von irgendwelchen Berliner Journalisten. Ihr könnt schon mal anfangen, den Jungs bei den einschlägigen Magazinen einen zu blasen, Mädels. Da gibt es sicher ein paar wohlmeinende Kommentare dann über euer Serious Game. Wurden hier schon Details genannt, was konkret gefördert werden soll? Oder gibt es ein paar Beispiele? Weil ich meine, Doro Bär, wer weiß. Ja, also keine Unterhaltung. Sie kriegt sich dann als erstes fördert sie ein Remake von Space Taxi. Nämlich. Also ich hab letztes Jahr auf der IFA, habe ich mir von diesem einen Ministerium da diesen Flyer mitgenommen über den Deutschen Computerspielpreis, den sie ja ausrichtet, die Frau Bär. Und da war auch schon nur die Rede davon, dass man irgendwelche pädagogisch wertvollen Konzepte da irgendwie mit ehren will mit diesem Deutschen Computerspielpreis, weil du machst doch so einen Preis nicht für irgendwelche Ballerspiele oder irgendwas, was Spaß macht. Du machst das dafür, für irgendwas, wo du sagen kannst, hier, das macht unsere Jugend schlau oder irgendwie so. Spaß ist nur ein Krieg, ein Konzept braucht. das wird sehr oft missbraucht, das ist klar, aber ich meine, vielleicht kann ja mal was Vernünftiges bei rauskommen. Also gut, bei diesen ganzen Non-Games, mir fällt spontan nur ein einziges Beispiel von so einem Non-Game ein, was ich irgendwie sinnvoll fand. Und da ging es darum, das Spiel war quasi, man baut sich seinen eigenen Computer zusammen. Halt, man hat halt so ein 3D-Modell von so einem Computergehäuse und dann hat man die ganzen verschiedenen Komponenten und baut sich so seinen Computer zusammen. Und dann hat man den virtuellen Computer und der muss halt funktionieren und so weiter und so fort. Gut, das macht vielleicht nicht großartig Spaß, obwohl das sah tatsächlich sogar gar nicht mal so unlustig aus. Aber vielleicht bin ich da einfach nur nerdig. Es kann ja sinnvolle Konzepte geben. Ja, und das wäre ja toll, wenn sowas mal gefördert werden würde. Ja, vielleicht für den Schulbereich oder sowas. Ich würde Geld darauf wetten, dass wir irgendwelche für dich in die Welt eines Flüchtlings ein oder ja, was auch immer da beim Weißmotherboard oder sonst wie wo als neue Rettung der westlichen Zivilisation irgendwie ausgerufen wird, dass das dann demnächst. Vielleicht haben wir ja einen Zuhörer, der ein Weltraumaffen-Game programmieren will und das können wir dann ja einreichen und gucken, ob wir eine Förderung bekommen. Außerdem freue ich mich schon auf die ganzen Geförderten, die dann da mit ihren blauen Checkmarks irgendwie bei Twitter hocken und sich über die Plebs aufregen, die für ihr Geld arbeiten gehen müssen. Genauso wie das jetzt halt mit den öffentlich-rechtlichen Journalisten ist. Und es gab die Woche ja auch, was Games angeht, noch die Entscheidung von Steam, sich nicht weiter von bekloppten... Ja, haben wir auch noch. Achso, und da gab es ja auch eine ziemlich heftige Reaktion aus der New Games Journalism-Ecke zu. Also ich wage halt zu glauben, dass auf jeden Fall die übliche Clique versuchen wir, die Oberhoheit über diesen ganzen Komplex deutsche Spieleförderung zu bekommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Dann ziehe ich das mal vor, das war dieses Jahr. Ja, genau. Also Steam war ja in der letzten Zeit in der Diskussion, weil die überlegt haben, sowohl teilweise Gewalttätige als auch Adult, also alles, was mit Sex zu tun hat und nackten Brüsten und so, aus dem Store zu verbannen, weil das von ihnen gefordert wurde, weil, wie immer gesagt wurde, ihr habt so viel Verantwortung, ja, ihr habt so schrecklich viel Verantwortung und ihr tut nichts, ja, um die ganzen Opfer von Tittenspielen irgendwie davor zu schützen, von Tittenspielen getötet zu werden. Und Steam hat für einen kurzen Moment gezuckt, aber dann doch das Richtige getan, indem sie gesagt haben, wir werden halt nur Zeug rausschmeißen, was offensichtlich gegen Gesetze verstößt in den einzelnen Ländern und was halt straight up Trolling, wie sie es hier nennen. Also ich gehe davon aus, wenn jemand ein Spiel machen würde, wo man jemanden irgendwie die Fresse polieren kann, irgendeiner öffentlichen Figur, wie das ja schon bei Anita Sarkeesian passiert ist, würde das auch nicht gehostet. Also, ja, als Beispiele wurden hier beispielsweise genannt. Es gab einmal einen Suicide Simulator und halt solche Sachen halt auch, die halt auch eben vielleicht besonders eigentlich ironisch sind, aber halt schon, ja, keine Ahnung. Ja, Trolling, ja, kann man sagen. Oder also, was du gesagt hast, natürlich irgendwelche Bilder von irgendwelchen Leuten, das würde ja allein aus Copyright-Gründen wahrscheinlich dann nicht durchgehen. Aber langsam werden sie vernünftig, ne? Hat man den Eindruck. Ja, Steam hat eigentlich bisher immer irgendwie die Kurve gekriegt und sich dann doch für den Kunden entschieden. Und das finde ich eine Sache, kann ich nur unterstützen. Und absolut. Mit meinem, ich glaube, ich gehe jetzt so immer noch so auf 1200 Spiele zu auf Steam. Ich fände es schade, wenn ich da irgendwie weiter nicht das kaufen könnte, was ich haben will. Also es gibt genug Spiele, die ich als Deutscher nicht kaufen kann. Das nervt mich schon genug. Ja, Steam ist ja auch eine sehr große Plattform im Internet, ne? Da sind wir wieder bei der Plattformökonomie. Und die haben auch eine gewisse Macht und die nutzen das hier sinnvoll, indem die einfach sagen, ja, wir gehen einfach aktiv voran und machen das so und wir entscheiden das selber. Und im Endeffekt haben die mit dieser Trolling-Sache gesagt, so ja, wir entscheiden, wie wir wollen. Peng. Und wer sich nicht dran hält, braucht halt nicht. Ne, der kann ja die Plattform nicht mehr benutzen, was keiner machen wird. Weil man kriegt ja bestimmte Spiele auch nur über Steam, wenn man PC benutzt. Ne? Und diese schöne Collage zeigt uns halt, was am Tag danach los war. Wolf schlägt sich auf eine Seite, in dem sich Wolf auf keine Seite schlägt. Die neue Content-Policy von Steam ist arrogant und feige. Steam ist jetzt der Anti-App-Store. Valve ist nicht verantwortungsbereit. Oh, Valve steht zu den Werten, die das Internet schrecklich machen. Steams neue Alles-geht-Politik ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das Geile ist halt auch, dass es halt viele halt Videospielmagazine unter den Überschriften mit dabei sind. Und im Grunde sagen die nur, es wird mehr Videospiele geben, das ist furchtbar. Ach ja, aber ich meine, das sind doch die üblichen Verdächtigen unter den Videospielmagazinen. Ars Technica, Anti-Gamergate, Rock Paper Shotgun, besonders Anti-Gamergate, Polygon, besonders Anti-Gamergate. Also das waren doch alles die Leute, die damals schon versucht haben, unsere Freiheit im künstlerischen Bereich einzuschränken und die gerne hätten, dass Steam den Leuten das Wasser abdreht, die halt das Mediumspiel für was benutzen, was ihnen moralisch nicht gefällt, zum Kotzen. Komischer Kontrollzwang. Ja, weil Dennis Kogel hat auch geschrieben, wie problematisch das alles ist. Ja, der Dennis Kogel. Der ist, also das tut mir wirklich leid. Wer hat diesen jungen Leuten ins Gehirn geschissen? Ganz ehrlich, dass sie glauben, Zensur würde irgendwas besser machen. Apropos ins Gehirn geschissen. Genau. Das ist ein gutes Stichwort. Machen wir die Dame, ja, hier. Wer kriegt einen Job als Writer, Schreiberling für DC Vertigo Comics? Yeah, literally who gets this job? In the near future, where all of humanity's needs are administered by a godlike AI, it's one young woman's horrible job to do tech support on it. But when Cassandra finds herself violently drawn into a hidden and deadly digital world beneath her own, she discovers a group of super-powered women and horrific monsters locked in a secret war for the cheat codes to reality. Bam, bam, bam. Cheat code für Realität. Ja, das ist ja laut schreien, dass man belästigt worden ist und dann Opfergeld einsammeln gehen. Nach Presse. Das ist interessant. Ja. Ja. Schöne Analogie, die du da gefunden hast. Wie ist sie da drauf gekommen? Ja, aber okay. Ich meine, mach Frauen weiter und so. Monster finde ich auch gut. Macht Frauen weiter so, Publisher, macht weiter so, Filmemacher, macht weiter so, Spielehersteller. Aber wundert euch nicht, wenn ihr irgendwann eure Zuschauer verliert. Ja, man sieht es jetzt bei Star Wars, was passiert, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt und den Leuten auch noch ins Gesicht spuckt. Oh, ja. Ach, guck, hier noch ein Artikel, den ich eingereicht habe. Wolltet ihr nicht schon immer wissen, warum ihr beschissene Rassisten oder Sexisten seid? Ja. Anhand eurer Lieblingsserie? Unbedingt. Ja, guck mal, der Guardian hat es für euch zusammengefasst. Oh. Wenn du mal runterscrollst, können wir mal gucken, ob Serien dabei sind, die jemand von uns mag. Everything is problematic. Yes, aber das kannst du aber glauben. Also ich möchte auf jeden Fall den Absatz über Little Britain gerne näher anschauen. Okay, EastEnders mag ich nicht auf jeden Fall. Girls mag ich auch nicht. Kenne ich beides noch. Friends mag ich auch nicht. Mag ich auch noch. Nee, scheußlich. Simpsons mag ich. Aber deswegen Simpsons. Apu wahrscheinlich. Ja, genau, Apu. Großenteils Apu. Immerhin erwähnen Sie Peter Sellers als Inspiration für Apu, was ich Ihnen sehr hoch anrechne. Sie haben mal was verstanden. Vor allen Dingen bei den Simpsons, da gab es diese furchtbar deutschenfeindliche Folge, wo sie das Kraftwerk kaufen. Stimmt. Total rassistisch gewesen. Ja, wo der Lenny sagt, die Deutschen haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber deswegen haben ihre Bleistifte auch Radiergummi am oberen Ende. Sherlock habe ich noch keine Folge von gesehen. Klar, ganz schlimm, ganz schlimm. Difficulty with female characters. Es geht um Sherlock Holmes und Dr. Watson, glaube ich, in den Büchern. Okay. Mhm. Naja. Können wir die nicht zu Frauen einfach machen? Gibt's doch schon. Das ist doch dieses, wie heißt das? Elementary, glaube ich. Okay. Wo das eine Mädel aus Kampf der Galaktika Watson spielt. Ja, das finde ich auf jeden Fall gut, dass das Sex und the City hier drauf haben. Ist unglaublich, oder? Ist, also, da muss es so Feministinnen doch auch zerreißen, oder? Wahrscheinlich. Auf der einen Seite dieses ganze Empowerment und queer und alles super und so. ah, hier stoppen wir mal. Und auf der anderen Seite ist es natürlich böse sexistisch. Hm. Komisch. Wie das ganze Leben. So, ja. Und dass das hier, also dass jemand überhaupt hingeht und sich die Blöße gibt, Little Britain in so einer Aufzählung einzuführen, zeigt halt, dass er mal die Grundlage nicht verstanden hat. Die glauben wirklich, es sei behindertenfeindlich, dass der hier, wie heißt der Andy, in seinem Rollstuhl, ich weiß nicht, die meisten kennen das wahrscheinlich, er ist nicht behindert, sondern nur faul und will, dass die Leute alles für ihn machen und nutzt deswegen die Tarnung eines Behinderten. Das ist nicht behindertenfeindlich, das ist arschlochfeindlich. Und genauso Vicky Pollard. Hier werden zwei Absätze lang wird hier, wie war das hier? Pollard wurde das Postergirl für die Dämonisierung der Arbeiterklasse. Seid ihr eigentlich noch ganz dicht da beim Guardian? Pollard ist dumm. Die ist einfach strunzdumm. Und von der Konsumgesellschaft halt komplett verdorben. Ja, aber das hat doch nichts mit der Realität zu tun. Willst du mich verarschen? Also es gibt natürlich Menschen, die Züge von Vicky Pollard haben in der Realität, aber weder ist sie ein realer Charakter, noch glaube ich wirklich, dass das zur Dämonisierung der Arbeiterklasse führt, wenn man so jemanden darstellt. Ekel Alfred hat bei uns auch nicht zur Dämonisierung der Arbeiterklasse geführt. Das ist völliger Blödsinn. Also ich kriege halt das Kotzen, weil das halt auch wieder so eine Facette ist von dieser Kunstfeindlichkeit. Hm? Was soll das denn? Und ich, ja, vor allem ist das ja nur gespielt hier, wie die Cindy aus Marzahn ist ja wirklich so, da würde das vielleicht noch zutreffen, ne? Nee, die Cindy aus Marzahn ist auch nur eine Schauspielerin. Ja, also, okay. Aber also ich meine, ich habe die noch nie anders erlebt. Aber ja, und gerade britischer Humor, es wäre so schade, wenn uns diese Art Humor verloren gehen würde, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Sachen, über die ich in meinem Leben am meisten gelacht habe, wie zum Beispiel Monty Python oder The League of Gentlemen, wo der Typ, der so Schwierigkeiten hat, Frauen zu schreiben, bei Sherlock mitspielt, als Darsteller und Autor auch, das sind Sachen, die möchte ich nicht missen und auch nicht, weil irgendjemand sich von den Sachen halt irgendwie in seinen Gefühlen beeinträchtigt gefühlt, gerade nicht deswegen. Tja, es gibt ja bald einen weiblichen Doctor Who, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, hör bloß auf. Was ist ein Poldark? Noch nie gehört. Keine Ahnung, West Wing ist auch irgend sowas Englisches, also Britisches. Ja, West Wing war doch über so einen fiktiven Präsidenten, glaube ich. So eine Seinfeld-Serie. Ist noch West Wing habe ich sogar tatsächlich gesehen, aber das ist nicht, ja, Blödsinn. Seinfeld, ja. Was, der Suppennazi wird nicht erwähnt? Oh mein Gott. Das ist die einzige Person, also ich habe, ein Freund von mir hat das religiös geguckt und das Einzige, was ich lustig fand, war, wenn der Suppennazi dabei war. Weil der so schön asozial war. Aber der kommt hier gar nicht drin vor. Krass. Having a passion for Chinese girls might be racist. Oh mein Gott, ey, was ist denn mit euch los? Was habt ihr denn für Probleme, wenn jemand auf einen bestimmten Typ Frau steht und der zumal... Rassismus. Ich finde Frauen aus dem Land XY ganz toll. Du Rassist. Was stimmt nicht an diesem Dialog? Oh. Ja. Das ist ein deutliches Zeichen von Rassismus, wenn du Asiaten magst. Also... Generell. What hit TV show have you found problematic in the past? Please tell us in the comments. Also ich glaube, da gehen wir jetzt nicht hin, weil da wird es sicherlich noch schlimmer. Ja, hier in dem Artikel erklärt man uns, dass literarische Bücher, die vor über 100 Jahren geschrieben worden sind, dafür verantwortlich sind, dass die Involuntary Celibate, das Insel-Movement, Frauen nicht mag. Und ich finde es klasse, dass diese konstruistischen weiße Blatt-Theoretiker halt einfach nur weiß ich, Literatur bashen und das dann irgendwie verknüpfen mit einem Fringe-Teil der Internetkultur. Also es liest sich wirklich, also sonderbar furchtbar. Also ich habe schon länger keinen so einen gammeligen Artikel mehr gelesen. Entschuldigung, aber es macht natürlich auch vollkommen Sinn, weil wir haben ja öfter schon mal diese Statistik gehabt, dass sich irgendwie nur, dass sich 40% der Männer aus einer Generation nicht fortpflanzen. Die haben ja krank viel Zeit, die schreiben dann vielleicht Bücher und die schreiben Bücher vielleicht aus ihrem Blickwinkel. Könnte das vielleicht passieren? 40? Kann das vielleicht war das nicht Problem sogar noch sein? Mehr? War das nicht über 50 sogar? Oder es kann auch sein, dass es 40 waren, die Kinder bekommen und 60, die keine bekommen. Ja. Das kann auch sein. Aber also allein das würde mir sofort als plausibler Grund einfallen, warum es vielleicht eine Menge Bücher gibt, die sich über das unfreiwillige Zölibat, um das unfreiwillige Zölibat drehen, weil Sexualität nun mal ein wichtiger Trieb im Leben des Menschen ist. Das Ding ist, dass in einem Artikel noch nicht mal mehr wirklich Bücher aufgeführt werden über das unfreiwillige Zölibat, sondern sowas wie The Great Gatsby als Rape Manual dargestellt wird. Und The Great Gatsby ist halt ein Film, wo jemand unglücklich verliebt ist und versucht, seine Geliebte zurückzuerobern und es tragisch endet. Wow, das ist scheiße. Dass das befeuert den Frauenhass. Also, Romeo und Julia muss sofort verboten werden, wenn ich darüber nachdenke. Ja, also. Dieser fucking Shakespeare, ich hab's schon immer gewusst, dass Daddy Insel, das ist wahrscheinlich das Mastermind dahinter. Und ja, gut, Hamlet wird ja schon erwähnt, ja. Man muss dazu aber auch sagen: A Tale of Two Cities, Great Gatsby und solche Bücher, die sind eher in Amerika, ich weiß nicht, also ich habe die zumindest in der Schule nicht gelesen, aber in Amerika ist es halt typischer Kanon. Mich würde mal interessieren, was die zur Literatur hier in Deutschland sagen. Ja, ich sag nur sowas wie Blechtrommel oder sowas. Das Ding ist halt auch, der Artikel geht wieder auf diesen infamen Facebook-Post, wo der Typ Sergeant Fortune beschwört ein. Ja, ist doch klar. Also auch, wenn ich das, was du gerade meinst mit von dem Movement, da weiß ich auch nicht so richtig. Also zumindest das Gefühl, es geht ja im Moment nur irgendwie darum, die Leute alle irgendwie zu dämonisieren, so nach dem Motto, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so ein Movement ist. Also es gibt sicherlich irgendwelche Leute, die dann in irgendwelchen Foren sind und sich aufregen oder so. Aber Movement, ja, aber keine Ahnung. Also. Das hat ja schon jemand auf Twitter bemerkt, dass es recht schwierig ist, ein involuntary Movement zu schaffen. Ja. Das ist also Blödsinn. Also es gibt kein Incel-Movement in dem Sinne, wie es vielleicht ein Pickup-Artist-Movement gibt. Ja, in diesem Artikel dreht sich es um die feministische Business School, die ein antikapitalistisches Sommercamp eröffnet und darüber schreibt, dass Meritokratie schlecht ist, also wenn die Person, die halt am ehesten für den Job geeignet ist, den Job bekommt, ist das schlecht und Individualismus ist schlecht, also wenn du nach deinen persönlichen Stärken und Schwächen halt bewertet wirst, dann ist das schlecht, sondern musst du dich in Gruppen stecken, dann ist es viel besser, weil du dann einer bestimmten Gruppe zugehörst und man geht halt davon aus, dass die feministische Ökonomie halt anders wie der Kapitalismus funktioniert. Und hier ist mal wieder Beweisstück Nummer A, dass Kulturmarxismus eine Verschwörung ist und dass die Leute, die ja so unterdrückten Geschwafel ablassen, natürlich nie auch gar nicht irgendwie Ökonomie auch irgendwo in den Blickwinkel auffangen. So, das gab es noch nie. Also, ja, da habt ihr es. Und hier wurde schon wieder mal eine Person, die sich gegen die Gamergate-Bewegung ausgesprochen hat, entlarvt als jemand, der Frauen belästigt hat. Also Nummer, weiß ich wie viel jetzt, aber das ist irgendwie alle paar Wochen. Moment, es gab noch einen. Also das war jetzt der Typ von Harebrained Studios, den Entwicklern von Shadowrun und Battletech. Allerdings hat es wohl auch noch den Hauptschreiber für Extra Credits erwischt. Und Extra Credits, erinnern sich vielleicht die Älteren, das ist so eine humorige Geschichte, die auf dem Escapist läuft zu spielen, also humorig in Anführungszeichen, Hat ein ziemlich großes Following und hat während Gamergate geschäumt darüber, dass der Eskapist auch Pro-Gamergate-Leute in seinen Foren hat schreiben lassen, etc. pp. Und haben dem Eskapist auch gedroht, ihn zu verlassen, sollte das nicht aufhören, etc. Ja, und deren Hauptschreiber hat jetzt hier eine ziemlich derben Vorwürfe von seiner Ex-Freundin bekommen, die nach ihrer Trennung da weitergearbeitet hat und da wohl ganz schön gelitten hat. Also zwei die Woche, die sich gegen Gamergate ausgesprochen haben. Außerdem gibt es noch diese Geschichte, dass, wo da dieser Zeitungsartikel aufgetaucht ist, dass Trudeau angeblich vor Jahren bei irgendeiner politischen Veranstaltung einen Fallout mit einer Journalistin hatte, die er begrabbelt haben soll. Aber da habe ich jetzt auch bis auf Scans von der Zeitung und so bisher nichts Genaues zugesehen. Wobei ich da auch generell sagen muss, wenn es um selbstidentifizierende Feministinnen geht, immer den Anschuldigungen glauben, ohne rationell irgendwie was zu prüfen, sondern einfach nur listen und believe. Ja, in wenn's dem Fall um ist es selbstidentifizierende geht. In dem Fall ist halt das Interessante, dass das ein Zeitungsartikel aus, ich glaube, 2000 irgendwas ist, wo das passiert ist. Also es gibt ein Zeugnis dieser Aktion. Also mal abwarten. Aber betrunkene Polizisten attackieren Flüchtlinge. Gericht verhängt Haft. Ist ja gut, dass sie keinen Familienvater tödlich zusammengeschlagen haben. Dann hätten sie nur Bewährung bekommen. Ja, das stimmt. Nochmal Glück gehabt. So zynisch bin ich inzwischen, falls sich jemand gewundert hat. Okay. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich übles Ding irgendwie. Also nach dem, was hier steht, haben sie sich halt in einem Restaurant oder irgendwie so ein Fastfood-Laden daneben einen Afrikaner gesetzt und den irgendwie bedrängt und irgendwie ein angebissenen Burger irgendwie ins Gesicht gedrückt. Und als dann halt die Polizei gekommen ist, haben die gemerkt, dass ja die Leute, über die sich da beschwert wurde, dass das halt auch Polizisten waren. Ja, das ist natürlich der genau gleiche Blödsinn. Ja, jemanden aus wegen einer Einzelperson deswegen irgendwie anzugreifen als Stellvertreter für irgendwas, das ist natürlich auch absolute fucking Dummheit. Dass so Leute bei der Polizei sind, macht mir ein bisschen Angst. Ja. Ist vielleicht so ein bisschen wie mit der Bundeswehr, dass so eine gewisse latente Neigung ja, hilfreich ist oder so. Weiß es nicht. Ich habe von der Polizei schon gehört, dass sie so auch so verschworene Gemeinschaft machen und so. Entschuldigung, ich war gerade weg. Ich weiß nicht, bei dem Fall, den wir vorhin hatten, hattet ihr erwähnt, dass der Herr, dem das Ganze passiert ist, irgendwie spurlos verschwunden ist? Was meinst du mit vorhin? Also der Senegalese, dem der Burger ins Gesicht gedrückt wurde, okay. Der ist halt nicht mehr aufzufinden. Okay, ich weiß nicht, ich glaube, da stand doch nicht drin, aber... Ja, doch. Okay. Ja, dann danke für die Ergänzung. Auch bei der Neuauflage des Verfahrens, der in Kissing untergebrachte Senegalese ist spurlos verschwunden. Angeblich aus Angst, gegen Polizisten aussagen zu müssen. Steht im Artikel. Fand ich einen interessanten Punkt an der ganzen Sache. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hier geht es gleich weiter. Eine tödliche Attacke auf einen Familienvater, darum verschont die Kölner Richterin den Schläger, weil man sich das erhofft, dass die Sozialprognose positiv ist. Und der Vater ist jetzt tot. Es war ein Schlag, wo der Schädel direkt einen Schaden davon bekommen hat. Und ja, nicht vom Schlag, der ist vom Schlag umgegangen und ist dann auf den Boden aufgeschlagen und ist dabei tödlich verletzt worden. Genau. Aber es ist jemand getötet worden und der Typ muss keinen einzigen Tag in Haft. Ich verstehe das nicht mehr. Ich verstehe es wirklich. Zwei Jahre Bewährung oder was ist das denn? Ja. Mhm. Und da wird hier mit sozusagen der Sozialprognose gearbeitet. Wird da gesagt, nee, man kann dem armen Jungen doch nicht irgendwie die Zukunft verbauen. Was den Kindern von dem Mann hier psychologisch blüht. Okay, ich meine, das macht eine Strafe auch nicht wieder wett, aber halt, ich möchte nicht der Sohn oder die Tochter von ihm sein. Oder die hinterbliebene Frau, die ihren Kindern erklären muss, warum der Typ weiterhin durch die Stadt läuft, der ihren Mann totgeschlagen, ihren Vater totgeschlagen hat. Das war von ja, das habe ich noch mitgemacht. Ja, es geht um diese Auswahl der Richter, der Verfassungsrichter. Und die werden ja immer wieder vom Parlament und vom Bundesrat bestimmt. Und das ist ja sowieso eine kritische Geschichte. Jetzt heißt es hier, wenn die dann von der AfD mitnominiert werden, dann wird das ja irgendwie kritischer, so ungefähr müsste man da sich skeptischer zeigen. Und das finde ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, finde ich ein bisschen hergeholt. Wenn du mal runterscrollst in dem Artikel, steht dann da an einer Stelle auch nochmal, warum man das so meint, beziehungsweise, nee, genau, es wurde vorhin darauf hingewiesen, dass das jetzt sozusagen so okay wäre, wie das gelaufen ist und dass das Verfassungsgericht eben, ach genau, das fand ich wichtig, dass das Verfassungsgericht irgendwelche Klagen noch laufen hätte, die sie noch nicht abgearbeitet hätten, weil sie da noch nicht zugekommen sind oder so. Aber das ist ja eine Darstellung, als würden die alles abarbeiten, was sie reinkriegen, das stimmt ja nicht. Ne? Das ist eben, das wird durchgehend im Prinzip falsch gemacht. Die können ablehnen, was sie möchten. Ne? Also, dass die irgendwie irgendwas nicht verhandeln, weil sie da jetzt gerade keine Zeit für hätten oder so. Das ist eigentlich ein bisschen Augenwischerei von der Zeitung hier. Wer ist das, die Welt oder was? Wann nicht? Das wollte ich mal angemerkt haben dazu. Also, die sind nicht nur politisch bestimmt, sondern die können auch machen, was sie wollen. Eben auch ablehnen, was sie wollen. Ne? Auch ohne Begründung. Ja, hier haben wir ja leider einen traurigen Fall, der in Wiesbaden passiert ist. Und ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall durch die Medien gegangen und das hat im Internet auch für einige Aufwallungen gesorgt. Verschiedene Reaktionen von verschiedenen Seiten und tatsächlich sogar eine sehr außerordentliche Reaktion des Staates, dass die quasi den Herrn, der da mit seiner Familie anscheinend sich in den Irak abgesetzt hat, im Irak haben auffinden lassen und wieder nach Deutschland haben die den wieder zurückgeholt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sowas schon mal passiert ist, aber vielleicht ist es schon passiert, vielleicht ist es üblich. Ja, es gibt ja im Rahmen des internationalen Polizeiaustausches halt Auslieferungssachen. Ich meine, der Irak liefert dann anscheinend nach Deutschland aus. Das, also wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie den an der Grenze gestoppt. Ja, also ich weiß es nicht. Ich bin da nicht, ich halte mich generell vage, weil... Also ich habe gelesen, dass er von irgendwelchen Kurden irgendwie an der Grenze identifiziert wurde und angehalten wurde. Ja, ich habe verschiedene Sachen gehört, auch, dass er unter anderem halt von Kurden halt festgehalten wurde und dann von denen zum Tode verurteilt wurde, wenn er nicht ausgeliefert worden wäre. Inwieweit das zutrifft, deswegen halte ich mich noch ein bisschen zurück, bis die Faktenlage noch ein bisschen klarer ist. Auf jeden Fall ein absolut krasser Fall. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hat in dem Umfang. Und ja, das wirft sehr viele Fragen auf, nicht nur was den tatsächlichen Fall angeht, sondern wie der einfach so einfach das Land verlassen konnte dann und halt auch, wie das überhaupt zustande kam, dass er jetzt wieder zurückkehrt. Und ja, eine ganz, ganz traurige Sache. Der Artikel beschreibt die Thematik noch mal ein bisschen und liefert halt so ein paar, einerseits ist er halt sehr oberflächlich, indem er sagt so, ja, wir müssen die Ursachen der Flucht bekämpfen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite fordert, obwohl der Artikel schon relativ stark gefärbt ist, sage ich jetzt mal, pro Flüchtlinge wird hier ziemlich deutlich gefordert im letzten Absatz, dass nur tatsächliche Opfer von Verfolgung wirklich Aufnahme und Integration genießen dürfen. Ja, und ich finde, das ist schon eine sehr interessante Aussage. Ich habe es ja vorhin beim anderen Artikel auch schon gesagt, dass halt so, ja, ich weiß nicht, manche Leute würden sagen, das Overton-Fenster hat sich so ein bisschen erweitert, auch für das linke Spektrum, habe ich den Eindruck. Es gibt ja auch Munkeleien von einer neuen linken Sammelbewegung. Ja, wer weiß. Ja, zumal dieses Sitzungsmagazin ja jetzt nicht gerade Teil der Linken ist. Da werden ja inzwischen Umfragewerte. Sich auf jeden Fall generell schon so. Nur der letzte Paragraph, da geht es halt wirklich eine Aufnahme und Integration tatsächlicher Opfer von Verfolgung, Krieg und Not gemäß den Grundlinien der Internationalen Flüchtlingskonvention, nämlich durch Umsiedlungsprogramme für die am stärksten Betroffenen. Nicht von kräftigen, jungen, gewaltgeprägten Männern, die oftmals von ihren Familien mit viel Geld für Schleuseverbrechen losgeschickt werden, um in einem fernen Land der Mitte Europa ein neues Glück für sich und ihre Angehörigen zu suchen. Zitat Ende. Also, wie gesagt, der Artikel ist halt schon sehr, sehr pro Flüchtlinge, aber dieser Absatz, der sticht schon ziemlich stark heraus. Und deswegen, wer weiß. Ich fände es ja gut, wenn die Diskussion ein bisschen besser geführt werden würde, mit ein bisschen besseren Argumenten und mit echten Argumenten. Ja. Es ist natürlich sehr schade, dass es so einen traurigen Fall bedarf, dass halt die Diskussionskultur sich ein bisschen verändert. Das ist echt tragisch schon. Ne? Es bedarf nicht nur des einen Falls, es bedarf inzwischen schon zu vielen Fällen. Und ich glaube da auch nicht dran, dass sich da groß was ändert. Also ja. Ja, wobei in Italien ist doch auch die Stimmung eher gekippt in die Richtung, dass man nicht mehr so flüchtlingsfreundlich ist, nachdem auch ein Fall halt ja halt im Ländle rumgegangen ist im Italienischen. Also an einem von diesen Fällen wird sich irgendwann mal noch die Stimmung ändern, denke ich. Also, aber mal gucken, welcher das sein wird. Und hier in dem Artikel geht man davon aus, dass wenn Pass und Flugticket, wenn die Namen nicht zueinander passen, dann kann man zwar eine Anzeige stellen auf Dokumentenfälschung, wenn der Pass nicht ordentlich nicht ordentlich gemacht worden ist, darf die Person aber nicht festhalten und an der Reise hindern. Was ich interessant finde. Aber ja. Ja, scheinbar war es in diesem Fall halt so, als sich seine ganze Familie da wieder abgesetzt hat. Seine Mutter hat wohl irgendwem erzählt, die wollten Urlaub in Berlin machen. Und stattdessen haben sie sich halt ein Flugticket One Way halt eben gekauft, wieder in die Region zurück. Und ja, die Papiere, die sie bekommen haben, die waren halt unter anderen Namen, als auf den Flugtickets drauf standen, was aber nicht kontrolliert wurde. Das war leider auch ein sehr unsägliches Schauspiel wieder im Bundestag. Also im Endeffekt, die meisten Leute werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, ein AfD-Abgeordneter hat im Endeffekt eine Schweigeminute gefordert oder einen Moment der Stille, wie er es jetzt genau formuliert hat, weiß ich nicht, hat einen kurzen religiösen Spruch abgelassen und hat sich dann einfach hingestellt und hat geschwiegen. Und die Frau Roth, die den Vorsitz hatte zu dem Zeitpunkt im Bundestag, die hatte halt irgendwann den unterbrochen und gesagt, so ja, wenn sie jetzt nichts mehr sagen, dann, wenn sie nicht auf mich reagieren, ne, dann ziehe ich ihnen jetzt das Wort und wir gehen einfach weiter. Und das war schon eine sehr unwürdige Szene, egal von welcher Seite man das betrachtet. Der hatte wohl 2 Minuten Redezeit, ja, und dann schon nach ein paar Sekunden das zu unterbrechen, war auf jeden Fall stillos und dann die Wortwahl fand ich auch sehr stillos. Ja, aber wir reden hier von der Frau Roth. Also die Frage ist halt eben, was haben die jetzt gemacht, um das irgendwie zu beantragen oder so? Was ist daraus geworden? Weil ich habe dazu noch keine klare Sache irgendwie gehört. Weil wenn die sich da wirklich nur irgendwie ihre Redezeit für irgendwelche Sachen da irgendwie opfern, das geht halt nicht. So, man braucht halt irgendwelche Regelungen, nachdem so ein Parlament irgendwie verfährt. Ich meine, die profitieren da ja auch auf anderer Seite darauf. Weil wenn da jetzt demnächst jeder irgendwie macht, was er will, dann weiß der Geier, was die anderen Fraktionen dann mit deren Sachen irgendwie machen oder so. Oder für welchen Kram die da ihren Kram dann irgendwie missbrauchen oder so. Aber ich habe halt auch schon irgendwelche Leute gehört, die gemeint hätten, die hätten das beantragt, dass man eine Schweigeminute macht. Und der Antrag wäre irgendwie nicht durchgekommen oder so, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so gewesen ist oder ob sie da nur drauf gezählt haben, dass sie alle sitzen bleiben, weil das nicht auf der Tagesordnung steht und deswegen halt eben Zweckentfremdung ist von von der normalen Redezeit bei irgendwelchen Abstimmungen oder irgendwelchen Beratungen oder irgendwas. Ja, ja, ist egal, populistisch kannst du nur gewinnen auf die Art, und das ist ja ein bisschen auch die Schweinerei, beziehungsweise die eigentliche Schweinerei ist natürlich, dass man den Leuten, die da im Bundestag sitzen, diese Schweigeminute aufdrücken will. Mhm. Ne? Man zwingt denen das doch immer auf damit, diese Schweigeminute. Das würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Ja, naja, im Prinzip, wenn sie dafür halt einen Antrag stellen für die Tagesordnung, dann weiß ich halt nicht, warum man den dann nicht einfach annimmt, dann macht man eine Schweigeminute und dann ist gut. Aber ich weiß halt nicht, ob die es überhaupt probiert haben oder ob sie es nur direkt auf diesen Stunt jetzt irgendwie angelegt haben. Das weiß ich nicht. Ja, also sie wurden nicht danach aus, dass sie es probiert haben. Ich weiß nicht, was der eigentliche Tagesordnungspunkt war, aber wie gesagt, er hatte 2 Minuten Redezeit und also natürlich absolute Guerilla-Aktion, ja, und ich meine, die AfD hat sich im Bundestag nicht unbedingt durch, ja, Protokolltreue ausgezeichnet, sage ich mal. Ja, aber ich meine, wenn wirklich 2 Minuten Redezeit war, einerseits könnte man sagen, gut, wenn er eine Minute davon nicht sagen will, es ist seine Redezeit, aber ich weiß jetzt nicht, wie das Protokoll ist. Ja, kann er das vielleicht nicht allgemeine Schweigeminute nennen? Ja, genau. Also ich meine, wie gesagt, es ist einfach wirklich unwürdig gewesen und es war von allen Seiten unwürdig. Ja, aber ja, man hätte die Situation einfach vielleicht, also wenn die Frau Roth vielleicht nicht so von der AfD getriggert gewesen wäre, hätte sie vielleicht gesagt, okay, der hat 2 Minuten Redezeit, dann unterbreche ich ihn nach 1 Minute, dann hat er seine Schweigeminute gehabt und dann kann ich immer noch über den meckern. Na, dann hätte ich ein bisschen mehr Hochachtung vor ihr gehabt, ja, aber so, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ganz ungute Situation und einfach nur traurig. So, das habe ich, glaube ich, eingereicht. Und zwar, weil die Geschichte, ich habe mir das mal angeguckt, weil ich die Geschichte so krass fand und einfach mal auf Ungereimtheiten geprüft und da sind welche drin, das habe ich jetzt noch so in Erinnerung. Ich glaube zum Beispiel, muss ich nochmal reinlesen, ich kann das nicht lesen aus der Entfernung, hier ist mir zu klein. Lies doch mal einer vor, bitte. Den unteren Teil. Welchen unteren Teil? Ja, den unter dem Bild. Aber genau mit diesem langen Schweigen sorgte die Polizei für Unverständnis in der Bevölkerung. Achso, sie hatten das auch noch verheimlicht erst, ja, richtig. So erläuterte ein Anwohner aus Hasewinkel, man fragt sich doch, ob man der Polizei überhaupt noch trauen kann. Das 14-jährige Mädchen war im November 2017 mit einem Jungen in Hasewinkel verabredet, wurde von diesem und 5 weiteren Jugendlichen mit Alkohol abgefüllt und anschließend vergewaltigt. Ja. Nach der Tat brachte sie das Opfer in einen Park und alarmierten den Rettungsdienst. Wie füllt man denn einen ab? Ich meine, ich will gar nicht anzweifeln, dass das vielleicht stimmt oder so, aber die füllen eine ab und vergewaltigen die anschließend. Ich kann mich da nicht reinversetzen. Versteht ihr? Ja, man macht lustig Party und sieht zu, dass das Mädel immer ein volles Glas hat, würde ich sagen, oder? Die ist 14. Die braucht ja nicht viel. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, das werden schon, man hat halt wahrscheinlich so lange gefeiert, bis sie besoffen war und entweder hatten sie den Vorsatz oder es ist ihnen dann im besoffenen Kopf eingefallen, was weißt du nicht? Also. Ja, ich meine einfach das Wort abfüllen ist so, abfüllen kann man nur was sich nicht wehrt oder so sozusagen, beziehungsweise in dem Fall gehört zum Abfüllen eben auch jemand dazu, der sich abfüllen lässt, der bereitwillig trinkt halt die ganze Zeit. Ne? Ich will dem Mädchen da irgendwie, wie gesagt, keine Schuld oder sowas in die Schule schieben, nur solche Ungereimtheiten oder solche Aussagen. Ja, aber gut, das gab ja jetzt einfach, auch so. Die sind ein bisschen einseitig, ne? Das finde ich immer. Es gab ja auch zu diesem Susanna-Fall Leute, die gesagt haben, ja, die hat sich halt da rumgetrieben bei diesen Heimen und die wusste, dass es da nicht nur Gute gibt und dann muss man halt auch selber schuld sein. Ich weiß nicht. Selber schuld ist nicht der Punkt, ne? Das meine ich damit nicht. Mhm. Ne? Ich meine, aber die Ausdrucksweise ganz einfach auch die von den Journalisten dann häufig kommt, dass es eben, ja, dass es einfach so ausgedruckt wird, als wäre die irgendwie unbeweglich oder so. Mhm. Ne? Ist vielleicht auch gar nicht um den Fall oder um Vergewaltigung an sich, sondern vielleicht geht's, oder mir ist mir das eher aufgefallen, ja, weil sie Frauen eben immer so darstellen. Ne? Die Männer sind aktiv, die Frauen sind inaktiv. So, Peng, da hatten wir es mal wieder. Apropos aktiv, für mutmaßliche IS-Mitglieder in Deutschland festgenommen. Fall Nummer, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, aber 26, 27, 28, 29 sind vier Iraker und es werden ihnen Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz nachgesagt. Und ja, mal gucken, wie viele wir in der Richtung aufgenommen haben. Also, finde ich klasse. Sind 2015 nach Deutschland gekommen. Als es noch hieß, dass sich unter den Flüchtlingen ja niemals ISler verstecken würden, weil die ISler sind ja keine echten Flüchtlinge und damit können per Definition nur Flüchtlinge hergekommen sein. Aus Wollust am Schreckensszenario. Ja, es lief ja jetzt vor kurzem ein Fernsehfilm in der ARD, die Verfilmung von Michel Houellebecqs Unterwerfung. Um es ganz kurz zu sagen, in dem Roman, der im Jahr 2022 spielt, geht es darum, dass in Frankreich eine islamische Partei im Konsens mit alten Konservativen und Sozialisten an die Macht gewählt wird, um eine rechtslastige Le Pen-Regierung zu verhindern. Ähnlich wie es jetzt bei Macron passiert ist, sage ich mal am Rande. Und dass dann halt tatsächlich diese islamistische Bewegung auch teilweise mit Hilfe aus dem islamischen Ausland halt die Gesellschaft in Frankreich so umkrempelt, dass halt Frauen auch nicht mehr arbeiten dürfen und die Universitäten müssen islamisch sein und so weiter und so fort. Also ein Szenario zeichnet dieser Roman und das ist die Verfilmung von einem Theaterstück. Es ist an sich interessant von der Thematik her, aber der Artikel ist so ein bisschen kritisch. Ich bin auch kritisch dem gegenüber, aber aus einer etwas anderen Ecke. Der Film an sich ist eine Mischung zwischen ja, Kulisse und Schauspielern und Ausschnitten aus dem Theaterstück von der Bühne. Ja, und da hat man halt nur den Protagonisten, der halt Monologe hält vor dem Bühnenbild. Und ich muss wirklich sagen, der Film wird sehr viel schlechter dadurch, dass dauernd diese Theatereinblendungen sind. Wenn er nur schauspielerisch mit Kulisse wäre, wäre er sehr viel besser. Und ziemlich starker Tobak, der ganze Film. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, vor allem bei dem Theaterteil der Inszenierung, dass der Stoff den Leuten so realistisch vorkam, dass sie den irgendwie zerstören mussten. Ja, in schöner kulturmarxistischer Manier, dass sie halt die ganze Zeit, wenn man halt so einen Roman hat, kann man sich ja aussuchen, über welche Szenen man spricht und welche Monologe man raussucht. Und meiner Meinung nach kommen halt sehr viele Monologe drin vor, die halt im Endeffekt nur irgendwelche sexuellen Charaktere haben, wo halt irgendwie beschrieben wird, plastisch wie dem einen da geblasen wird und so weiter und so fort. Und dann wird halt so das Publikum im Theater gezeigt, wie halt irgendwie Leute schockiert das Theater verlassen und so. Ja, das hat das Ganze total zerstört. Ja, das ist meine kleine Rezension. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe auf jeden Fall das Buch habe ich auf jeden Fall gelesen und ich habe gehört, dass dieser Film das Ganze so ein bisschen, dieses Islam-Thema so ein bisschen in den Hintergrund gerückt hat. Und irgendwie mehr versucht hat, irgendwie das so als Bedrohung irgendwie, als irgendwie, ja, so als Islamophobie quasi hinzustellen von dem Hauptcharakter sozusagen, als wäre das unbegründet. Ja, also der Film endet damit, Spoiler, dass halt die ganzen Professorenkollegen, der Protagonist ist ein Professor an der Sorbonne, an der Universität in Frankreich, und das ist dann die islamische Universität. Und wenn man an einer islamischen Universität ist, dann muss man halt mehrere Frauen haben wegen Status, bla bla bla, islamische Gesetzgebung. Und der wird halt an diesen Gedanken am Ende des Films herangeführt und es wird quasi impliziert, dass er sich dann halt auch, dass er halt auch konvertiert ist und dann, ja, und so weiter und so fort. Ja, also ich finde nicht, dass der Aspekt zu sehr in dem Buch, aber ist ich fand es halt, auch so, der wurde immer dadurch zerstört, durch diese Theaterinszenierung. Ja, ja, weil da auf jeden Fall, in dem Buch ist es auch so, dass er konvertiert, aber es wird nicht impliziert, das ist eindeutig so. Also ja, es ist eindeutig so. Der Kollege am Ende, der zeigt hier meine drei Frauen und so und ja, also er konvertiert. Es ist halt eben so, dass ihm diese ganzen Gedanken halt immer mehr gefallen. Also mit fortschreitendem Islam sozusagen freundet man sich mit dem ganzen Kram immer mehr an. Und quasi diese ganze Gesellschaft halt auch. Das ist eigentlich so, was in diesem Buch halt eben ganz gut eigentlich dargestellt wird. Wie sie anfangs halt eben alle irgendwie es nicht so gut finden und auch seine einer von seinen Liebhaberinnen ist halt eine Jüdin, die dann auswandern muss und so. Und dann verliert er halt den Kontakt mit der irgendwann dann, also sie schreibt ihn dann nochmal so, dass sie wieder Neues kennengelernt hat und es geht halt immer so Stück für Stück halt. Ja, und das kommt auch vor und das wird auch gesagt. Er sagt beispielsweise auch im Film, was halt eine der Hauptsache ist, aha, ja, du verlässt Frankreich und du gehst nach Israel. Ja, Zitat, für mich gibt es kein Israel. Ja, weil er halt, ne, weil er halt Franzose ist und nicht das Land verlassen kann. Aber ansonsten kommt diese Dame nur in dem Kontext vor, den ich vorhin erwähnt habe, ne, mit den plastisch erzählten Sexszenen. Ja, es ist in dem Buch auch so ein bisschen so, auf jeden Fall, ja. Ja, aber das ist ja auch nur so ein Beispiel halt eben. Vor allen Dingen, also sie freunden sich halt immer mehr an der Islam und die französische Gesellschaft sozusagen, das ist in dem Buch. Und es gipfelt halt eben darin, dass er zum Schluss sich halt darauf vorbereitet, da auf seine Konvertierung und sich halt Gedanken darüber macht, wie toll das jetzt wird, wo er mehrere Frauen haben kann und so. So zweiter Frühling mäßig irgendwie. Wäre ja auch nicht all back, wenn es nicht irgendwie um Titten und Ärsche ging. Hat auf jeden Fall so ein bisschen was von Big Brother auf jeden Fall. Das Ende so, nur dass diesmal nicht Big Brother ist, den man liebt, sondern halt eben der Islam. Ja, also man kann sich das mal anschauen, aber ich kann es nur sagen, diese Theaterszenen, das ist einfach nur ein Monolog und mir persönlich sagt das Bühnenbild nicht zu. Ja, das ist einfach sehr seltsam. Ist Geschmackssache, würde ich einfach mal sagen. Wenn es einfach nur schauspielerisch erzählt wäre, wäre der Film viel besser, auf jeden Fall. Edgar Selge ist es übrigens, der da den Großteil der schauspielerischen Arbeit übernimmt. Eigentlich wirklich kein schlechter Schauspieler. Und dann hatten sie ja da rum noch wieder irgendwelche Sachen da geflochten. Zum Beispiel, das hat der Schlomo auch in seinem neuesten Video schon bearbeitet von diesem Faktenfinder, wo sie dann da irgendwie meinten, so von wegen, nee, das kann in Deutschland alles nicht passieren, weil wir haben hier Gleichberechtigung von Mann und Frau und wir haben ja hier irgendwie Trennung von Staat und Kirche, was übrigens in Frankreich viel ausgeprägter ist als in Deutschland. Also in Deutschland ist es eigentlich nur so ein richterliches Ding. Also im Grundgesetz steht davon eigentlich gar nichts, nur dass wir keine Staatskirche haben. Aber es gab irgendwann mal so ein Urteil, was davon gesprochen hat, dass der Staat weltanschaulich neutral zu sein hat auch nur. Von Trennung ist da eigentlich auch nicht die Rede. Und ja, also es ist eigentlich in Deutschland noch viel schwächer veranlagt, als in Frankreich ist. Also wenn man das in Frankreich halt macht, hat das alles nochmal viel mehr Gewicht, dieses Setting. Frankreich ist eher halt zu vergleichen mit der Türkei. Und das da spricht auch der Abdelsamad in seinem neuen Buch viel drüber, wie halt die Islamisten in der Türkei den Laizismus untergraben haben, indem sie angefangen haben, so nach dem Motto, ja, wir sind doch eigentlich nicht so schlimm und ja, wir sind jetzt auch Demokraten und so. Und jetzt schließt uns mal nicht aus hier, wir wollen auch Teilhabe haben mit unseren Kopftüchern und so. Und ja, dann wird das halt gemacht und dann wird da immer mehr Boden gut gemacht. Ne? Geht der große Marsch, lange Marsch durch die Institutionen los und irgendwann hast du dann die Leute da, wo sie Entscheidungen treffen können und dann können sie den sozialen Druck aufbauen und da gibt es dann keinen Liberalismus mehr für die Leute, die da nicht übereinstimmen mit der Ideologie. Ja, und deswegen also in Deutschland, ja, da wären wir sowieso verloren, also wenn da sowas irgendwie kommt mit Gleichberechtigung von Mann und Frau und so. Ja, das wird dann halt geändert so und dann passt das schon. Ja. Eltern machen der Polizei Vorwürfe wegen Amokangst. Ja, da gab es ja in Berlin so ein, ich weiß nicht, soll man es als Fehlalarm bezeichnen? Da gab es halt einen Einsatz vor der Schule und in der Schule, weil halt Verdächtiges gemeldet wurde, im Endeffekt ist nicht viel gewesen. Aber es haben sich halt sehr viele aufgeregte Eltern vor Ort eingefunden und die Polizei konnte nicht mit denen kommunizieren, weil die meisten halt nicht Deutsch sprechen konnten. Und deswegen wurde die Polizei sehr stark kritisiert. Ja, das war es eigentlich schon. Eine rassistische Polizei also. Ja, ich fand das so lustig, auch den einen O-Ton von der Frau, die meinte, ja, so habe ich den Polizisten gefragt und er hat gesagt, die Kinder sind in Sicherheit, aber ich habe ihm nicht geglaubt. Ja, so, das hilft natürlich in so einer Situation total viel, wenn du da hinkommst und der Polizist sagt, die Kinder sind evakuiert, die sind in Sicherheit und du fängst da an rumzuschreien und auf und abzuspringen, weil du das nicht glaubst. Oder die Leute da zu nerven, die an der Absperrung arbeiten. Verdammt nochmal, echt. Zollhaus zum Framing wahrscheinlich, ne? Ja, dieses hier, das ist ganz interessant. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, die verschiedenen Talksendungen, Anne Will, Maischberger, Hart aber fair, Maybrit Illner, mal durchzuschauen, also nach den Titeln und die Sendungen aufzulisten, die halt mehr wie zwei Sendungen, also die Themen, die mehr wie zwei Sendungen erhalten haben. Und bei der Aufstellung, also das ist halt ganz interessant, wenn du dir anguckst, wie sozusagen die Akzente gesetzt werden, was denn das Ländle oder die Bundesrepublik halt beschäftigt. Und ich fand es halt ganz interessant. Da ist allen voran Flüchtlinge und Integration mit 73 Sendungen, Trump, Erdogan oder Putin mit 66 Sendungen, soziale Gerechtigkeit mit 41 Sendungen, Bundestagswahl 17 mit 25 Sendungen, islamischer Terror 25 Sendungen, Griechenland 24 Sendungen, Rechtspopulismus 21 Sendungen, Kriminalität 20, Merkel 20, Wahlkampf 17, Politik 15, Islam 13, Gesundheit 10 und dann kommt Syrien mit 8, Ernährung mit 7, Europa mit 7, Brexit mit 6. Ja, irgendwie fand ich schon ganz interessant, was uns denn so beschäftigt. Also. Und bei aller Liebe, wenn ihr die Sendungen schaut, also ihr habt in der Zeit wesentlich mehr gelernt, wenn ihr irgendein Buch von Abdel Samad lest zum Thema Islam, wie wenn ihr euch Flüchtlinge im ZDF oder allerdings im ARD anschaut. 100-mal mehr, wenn ihr die Zeit verwendet, um ein Buch von Abdel Samad zu lesen. Ja, und ich fand es auch sehr interessant, dass die 4 Sendungen überprüft haben innerhalb von einem Jahreszeitraum und 6 Jahresrückblicke hatten. Aber, ja gut. Ladendieb platzt in Brennpunktur des Innensenators. Ja, hier gab es eine kleine PR-Panne. Wenn du etwas weiter runter scrollst, da siehst du dann auch das, was im Endeffekt dort passiert ist. Da sind einige, da sind im Endeffekt, der Polizeipräsident ist dort gewesen, der Innensenator von Berlin und andere waren vor Ort und haben halt die Polizeiprävention gelobt, die vor Ort im Endeffekt stattfinden sollte, am Alexanderplatz. Und am Alexanderplatz passierte relativ viel. Und kurz nachdem die da ihren kleinen Pressetermin abgehalten haben, ist auf einmal ein Herr an denen vorbeigerannt und 2 Ladendetektive und ein Polizist hinter dem her. Und dann sind die Journalisten auch direkt hinterhergerannt und haben dann im Endeffekt eine Festnahme von einem Dieb von 2 Paar Schuhen mit ansehen können. Die Personalien wurden genommen. Der Herr durfte dann gehen und der Innensenator und der Polizeipräsident, die konnten nur noch dumm aus der Wäsche gucken und haben keinen Kommentar mehr dazu gegeben. Einfach nur lustig, mitten in den Pressetermin ist sowas reingeplatzt. Ja. Jan Delay zahlt Heino 20.000 Euro für Nazi-Beleidigung. Ja, er ist im Endeffekt verurteilt worden. Beziehungsweise er hat, Jan Delay hat im Endeffekt jetzt sich mit Heino darauf geeinigt, die 20.000 Euro Entschädigung zu zahlen. Heino hat gesagt, der wird das im Endeffekt an, ich glaube, Behinderten, das Behindertenwerk spenden in Nordrhein-Westfalen. Kann der Heino denn wirklich das Gegenteil beweisen? Bitte? Kann der Heino wirklich behaupten, dass er keiner ist? Ja, es ist auf jeden Fall in der Art und Weise, wie, also Jan Delay hat sich schon dafür entschuldigt und das hat auf jeden Fall seine juristische Position schon sehr abgeschwächt. Und er hat im Endeffekt diese Entschädigung gezahlt und aber tatsächlich ist es so, dass das strafrechtliche Verfahren noch aussteht. Also auch, ja, da kann noch was kommen, aber ich fand das halt interessant. Ja, Heino darf man nicht Nazi nennen. Ja, jemanden, der bei Ende des Krieges 7 Jahre alt war, möchte ich auch nicht Nazi nennen. Also ist das doch Blödsinn. Der Begriff wird ganz schön um sich geschmissen, ja. Und ich meine, es ist einfach wirklich eine sehr harte Anschuldigung. Und wenn man in Absoluten denkt und nur in absolutistischen Kampfbegriffen redet, dann ist kein ordentlicher Diskurs möglich. Tja, SPD-Gesundheitspolitikerin will Altersbeschränkung für Energydrinks. Ja, finde ich fragwürdig. Ich weiß doch nicht, wie die SPD das versuchen will, sich beliebt zu machen. Aber damit auf jeden Fall nicht. Ist das ein Fully Automatic Monster Assault Energy Rifle oder was? Genau. Ich denke mal, das ist das A, das Sommerloch, das sich anbahnt. Und B, gibt es auch solche Restriktionen für Kaffee, Tee und Cola? Nein, also danke, tschüss. Ja, sehe ich genauso. Eben. Aber wird in dem Artikel genannt, woran es liegt? Am Zucker kann es ja nicht liegen. An irgendeinem Inhaltsstoff oder irgendwas? Koffein. Es gibt ja auch zuckerfrei. Boah, Koffein, bleibt weg vom Kaffee, sage ich nur. Sonst gibt es Kasala. Naja. Koffein, was da sonst noch drin? Taurin und diverse Vitamine sind hier im meisten drin oder Vitaminvorstufen. Und teilweise entwaffnetes Plutonium. Warner. Angereichertes Koran, ja. Ja. Und jede Menge Monster. Tja, Slowenien hat gewählt und das ist einfach mal eine Auflistung der Wählerbeteiligung. Seit dem Fall der Sowjetunion. Die Demokratie wurde eingeführt und die Leute sind begeistert zur Wahl gegangen. Und die Begeisterung nimmt immer weiter ab. Und auch die Begeisterung im Ausland über die gewählte Regierung hält sich in Grenzen, weil halt die auch eher als Hardliner und eher als rechts dargestellt wird. Ja, ich wollte einfach nur mal diese Grafik zeigen und ja, Politikverdrossenheit könnte man erkennen. Ich weiß ja nicht, was meint ihr? Ist das ein guter Trend? Naja. Nö, ist ein verständlicher Trend, weil ich denke, da, wie in vielen anderen Ländern des Ostblocks, haben die gesehen, dass nur die Spielregeln sind zwar geändert worden, aber im Endeffekt ist es weiterhin eine kleine Clique, die sich die Kohle zuschiebt. Ich habe jetzt freie Meinungsäußerung und kann ins Internet gehen, aber die Kohle schieben sich immer noch die gleichen Klicken zu. Tja, die klugen Ideen der sogenannten Populisten Italiens. Ja, das ist ein Artikel vom Don, den habe ich einfach mal eingereicht, in der Hoffnung, dass einer von euch den gelesen hat, weil ich habe mich da irgendwie, bin nicht dazu gekommen. Ja, aber der Don schreibt ja bei der Welt und wir unterstützen den ja auch immer und deswegen, es geht um die neue italienische Regierung und ich habe den Artikel teilweise gelesen, nicht komplett, deswegen kann ich nur in Ansätzen sagen, es geht halt darum, wie die neue italienische Regierung, die aus extrem Linken und extrem Rechten zusammengesetzt ist, was ja komisch ist, wie es halt im Ausland dargestellt wird, dass sie halt nicht ordentlich dargestellt werden und nicht verständlich gemacht wird, warum das so ist, wie es ist. Ja, hat einer von euch den zufällig gelesen und kann noch mehr dazu beitragen. Ansonsten haben wir ja über Italien jetzt schon mehrmals berichtet, über die neue Regierung. Einmal mit Profis. Ich habe ihn nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, Don Alfonso ist immer lesenswert. Das stimmt, aber wenn man so viele Sachen balancieren muss, man muss ja auch den Onkel Ethan hören, den Don Alfonso lesen, das sind alles so viele Sachen. Kitten Academy gucken. Ja, kann Sanchez Spanien erneuern? Ja, Sanchez ist ja der neue spanische Ministerpräsident, nachdem da Rajoy weg ist. Und ja, hier habe ich einfach mal einen Artikel eingereicht mit einer Presseschau, wie über den Herrn im Ausland berichtet wird. Ja, wir hatten ja gerade die Außenwahrnehmung von Italien. Da ging es halt hauptsächlich im Artikel drum. Und hier gab es auf der Seite Eurotopics eine ganz gute Presseschau. Wenn du so ein bisschen runterscrollst, da siehst du aus verschiedenen Ländern, jeweils von größeren Zeitungen, einfach nur so ein paar Wordbytes. Ja, und dann kann man auf die Seite draufklicken und kann sich die Artikel durchlesen. Ist ganz interessant. Und Ja, ich meine, es ist eher eine sozialistische Regierung, eher eine populistische Regierung. Und wie Italien rütteln die halt so an der alten europäischen Ordnung so ein bisschen. Und ja, die Leute hoffen, dass es eher in Richtung gehen wird wie Portugal, ja, die sich ja auch bestimmten Austerity-Maßnahmen widersetzt haben. Griechenland hat sich denen ja nicht so sehr widersetzt. Und Portugal hat sich denen teilweise widersetzt und hat trotzdem, je nach Auslegung, halt ein gutes Wirtschaftswachstum wieder hingelegt und Spanien könnte das auch machen. Ja, das ist so die Hoffnung von den positiven Stimmen. Und die negativeren sagen halt so, ja, es wird ganz schlimm. Und ja, Spanien wird zerrissen und wird sich zerspalten und keine Ahnung, ja. Hier in dem Artikel geht es darum, dass Afghanistan eine Waffenruhe, eine bedingungslose mit der Taliban ausgerufen hat, zumindest bis zum Ramadan-Ende. Und in Afghanistan ist die Sicherheitslage generell unruhig. Und eine kleine Trivia dazu, als die Taliban um die Millenniumwende an der Macht war, haben die auf Milchtüten Bilder von Kühen zensieren lassen, weil man keine lebendigen Dinge ablichten darf, weil das gegen den Koran verstößt. Und die Taliban hatte aber eine, selbst für konservative, ja, Koranauslegung, eine merkwürdige Sicht auf den Koran. Also, ja, da habt ihr es. Ja, der neue Botschafter für die Deutschen aus den USA hat böse, böse Worte gesagt und hat den Populisten Wind in die Segel gestrichen und dann haben sich die Leute in Berlin natürlich aufgeregt und das State Department sagt jetzt, das ist trotzdem unser Mann und er bleibt in Berlin. Ja, das ist einfach nur typisches Trump-Bashing jetzt auf den ausgeweitet. Ja, es gab ja eine Kontroverse, weil der Grinnell, der einfach, ja, jeder Politiker, bei jedem Politiker kann man was dran aussetzen, ja. Aber der wurde ja sehr lange, gab es ja gar keinen Botschafter, amerikanischen Botschafter in Deutschland, weil die ganze Zeit verhindert wurde, dass der überhaupt eingesetzt werden durfte. Und erst beim letzten Besuch, wo Angela Merkel in Washington war, wurde der endlich bestätigt und durfte quasi in Anführungszeichen anfangen, hier zu arbeiten. Also das ist einfach... Das hat einfach überhaupt nichts mehr mit irgendwelchen Fakten zu tun. Das ist einfach nur, der hat irgendwas mit Trump zu tun und jetzt hauen wir mal auf den drauf. Ja, hier gab es einige Auswirkungen. Ja, jetzt geht es auch um den Fußball. Ja, die Politik und der Fußball. Jetzt haben wir ja auch bald die Weltmeisterschaft in Russland. Da spielt Fußball und Politik ja auch eine Rolle. Aber hier geht es im Endeffekt darum, dass Argentinien eigentlich ein Freundschaftsspiel in Israel abhalten sollte. Ja, und da gab es sehr viel politischen Gegenwind gegen und sehr viele Drohungen, dass halt Sachen passieren würden, wenn das stattfindet. Und obwohl halt alles vorbereitet war, das Stadion war ausverkauft, alles war klar und im Endeffekt wurde es dann im letzten Moment abgesagt. Das argentinische Team hat dann im Endeffekt gesagt, wir sind einfach nicht willens, das Spiel jetzt stattfinden zu lassen. Ja, also in Zitat, as far as we know, the players of the national team were not willing to play the game. So, und wie man das jetzt interpretieren soll, ob die Angst hatten vor der Bedrohung oder aus politischen Gründen oder was auch immer, das ist halt nicht so ganz klar. Aber ich finde, das ist schon ziemlich, ziemlich traurig, weil der Sport und ist eigentlich immer so eine Sache gewesen, die jenseits der Politik, gut, Sport ist natürlich auch immer als Propaganda missbraucht worden, aber generell sollte Sport so etwas sein, dass jenseits der Politik einfach der Völkerverständigung... Olympiade 1980, möchte ich kurz dran erinnern. Ja, ich sage ja, es schon sollte, ist boykottiert worden, etc. Also, ist nichts Neues. Ja, aber ich finde es halt schade, es muss wirklich nicht sein. Und ich hoffe halt wirklich, dass jetzt, wenn in Russland die WM stattfindet, dass dann nicht noch irgendein Blödsinn gemacht wird von irgendwie. Ich denke mal, Erdogan hat mit seinem Manchester United T-Shirt vorm Fernseher gesessen und sich gefreut. Ja, aber was Russland angeht, da gelten ja irgendwie mittlerweile total ganz andere Regeln. Das sieht man hier auch an dem Skripal-Fall. Ja, hier hat man schon wieder fast vergessen, ist ein paar Wochen her. Ne, da ging es um den ehemaligen Doppelagenten, der ausgetauscht wurde und in Großbritannien halt gelebt hat und der soll angeblich vergiftet worden sein. Und das kann man jetzt so sagen, weil es ist einfach alles überhaupt nicht aufgeklärt und es ist alles, die ganze Sache hängt komplett in der Luft. Ja, die britische Polizei steht mit leeren Händen da, das ist eine sehr treffende Überschrift. Da hat es mittlerweile schon wieder andere Ereignisse gegeben, aber um es mit einem Wort zu sagen, es ist einfach absolut nicht klar, was da passiert ist. Die ersten Politiker melden sich auch zu Wort, so nach dem Motto so, ja, Moment mal, wir haben jetzt hier mehrere Millionen Pfund an Regierungsgeldern für diese ganze Aktion ausgegeben. Wir haben irgendwie 700 Zeugen befragt. Wir haben irgendwie 700 Hektar durchsucht, 9000 Zeugen befragt und wir haben überhaupt gar keine Anhaltspunkte, was hier passiert ist. Die beiden Leute, die betroffen worden sind, der Skripal und die Nichte, ja, die sind wieder bei guter Gesundheit und aus dem Krankenhaus entlassen, aber sprechen nicht mit der Presse. Ja, also es ist absolut, ja, ich meine, was soll man dazu noch sagen? Ja. 700 Zeugen, nice Job. Ja, 700 Zeugen waren es doch, dann waren es 900 Quadrathektar oder so, 9000 Quadrathektar, die ich so habe ich durcheinander gebracht. Hier in dem Artikel geht es um Macrons Fake News Gesetz und es wird kritisiert, dass der Begriff halt wieder schwammig definiert ist, dass Frankreich eigentlich schon ein Gesetz hat, was sich dem Problem annehmen könnte und dass es halt absolut schwammig und nicht nachvollziehbar ist, was man denn jetzt überhaupt machen möchte und dass es halt danach aussieht, als ob man einfach nur unliebsame Informationen halt aus dem öffentlichen Diskurs herausnehmen möchte und dass sozusagen das Fake News halt vordergründig vorgeschoben wird, damit man einfach ein bisschen mehr Kontrolle über die Medien bekommen kann. Und ich finde es halt ganz schön, dass halt in einem renommierten Magazin wie Foreign Policy halt sowas abgedruckt wird und nicht irgendwie jetzt von einem Pleb wie mir kundgetan wird, sondern dass halt, ja, da Foreign Policy, das hat mich gefreut. So eine High-Quality-Quelle, das Gesetz basht. Ja, in Syrien gibt es, also es gibt ja generell aus Syrien immer, die Nachrichtenlage in Syrien ist sehr schwierig, ja. Man kann immer nur so aus bestimmten Sachen bestimmte Rückschlüsse ziehen, ja. Und was jetzt aber tatsächlich der Fall ist, es gibt immer mehr Meldungen von Leuten, die halt im Jahr 2010 in die Armee eingezogen wurden, die halt jetzt quasi wieder von der Armee freigestellt wurden. Ja, insgesamt sind ja wohl 200.000 Leute eingezogen worden. 300.000 war die Armee dann irgendwie zum Höchststand oder zum Medianstand, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und 150.000 Soldaten sind ja gestorben. Und jetzt ist es wohl, gibt es halt immer mehr Meldungen von Soldaten, die wieder, ja, die halt nicht mehr in der Armee sind und gesagt haben, ja, wir sind entlassen worden und wir kehren jetzt in unsere Heimat zurück und ja, jetzt müssen wir unser Land wieder aufbauen, bla bla bla. Aber ich finde das halt sehr interessant, weil wenn die Armee halt Soldaten, die bei guter Gesundheit sind, zu massenhaft halt auch wieder aus dem Dienst entlässt, ist das ja an sich ein gar nicht mal so schlechtes Zeichen, ja. Ich meine, wie gesagt, allgemeine Nachrichtenlage in Syrien schwierig, aber wer weiß, ein gutes Zeichen. Zumindest für einen Teil. Mobilisierung, ja, das ist gut. Ach ja, und noch ein paar Details. Natürlich, wo die eingezogen wurden, hieß es ja, Maximum 2 Jahre werdet ihr im Dienst sein, aber dann waren es doch 8 Jahre. Tja, so ist es halt. Tja, Iran-Sanktionen. Wie relevant ist der Widerstand der EU-Minister gegen die USA? Ja, Gut, der Artikel ist an sich schon wieder so ein ganz kleines bisschen veraltet, weil ja mittlerweile schon der G7-Gipfel war. Aber im Endeffekt geht es darum, dass ja ein Iran-Abkommen geschlossen wurde von Amerika und sehr vielen anderen Staaten. Entnuklearisierung gegen Aufhebung von Sanktionen und anderen Handelsbenefits. Und die Amerikaner haben sich daraus zurückgezogen und alle anderen Leute haben gesagt, ja, aber wir wollen den Deal weiter behalten. Und Iran hat gesagt, okay, wenn wir den Deal weiterlaufen lassen sollen, dann wollen wir jetzt noch mehr Zusagen haben von den anderen Vertragspartnern, die noch dabei sind. Sonst fangen wir wieder an mit unserer Nuklearisierung. Ach ja, und was jetzt beim G7-Gipfel passiert ist, ist natürlich... Das kommt noch. Ja, gut, dann... Ja, der G7-Gipfel hat zu vielen Kontroversen geführt, weil im Vorfeld hieß es ja schon fast, ja, das ist quasi der G6+1-Gipfel, weil halt die meisten Leute sich in einer Front gegen Amerika gesehen haben. Nun ist es nicht unbedingt so gewesen. Ja, das Bild, was hier gezeigt wird, das ist schon fast symbolisch dafür, weil natürlich ist Amerika mit seinen Tarifvorstößen jetzt auf kontroversem Territorium unterwegs, aber es ist nicht so, dass sie komplett allein stehen würden mit ihrer Meinung. Und ja, an sich, normalerweise ist es üblich, dass nach solchen Besprechungen immer halt Kommuniqués über gemeinsame Vereinbarungen verabschiedet werden. Und jetzt ist es nach dem G7-Gipfel so gewesen, dass Donald Trump gesagt hat, so nee, es gibt kein gemeinsames Kommuniqué, weil... wie er es gesagt hat, der Justin Trudeau gelogen hat in seiner Presseerklärung. Wie man das jetzt bewerten soll, ich weiß es nicht. Also ich finde, das ganze Tamtam ist halt sehr schwierig. Ja, und auch diese ganze G7-Veranstaltung diesmal hat im Endeffekt eine Sache gezeigt, die der Donald Trump auch gesagt hat. Die G7 ohne Russland ist nicht so relevant wie die G8 mit Russland. Ja, und irgendwie, ich habe den Eindruck, der Trump ist einfach dahin gefahren, so, ja, was soll das hier, das ist doch hier kommt eh nichts bei rum, ne, so, und der hat sich ja auch dann direkt verabschiedet nach Nordkorea, beziehungsweise nach Singapur, um jetzt die Gespräche mit Nordkorea zu beginnen. Tja, ja. Die Merkel sieht schon ziemlich fordernd aus auf dem Bild, wa? Ja, das Bild ist auch sehr interessant, weil es gibt das Bild in verschiedenen Variationen, wo von verschiedenen Ländern die Parteichefs der Länder quasi in Szene gesetzt werden, dass sie jeweils gut aussehen. Ja. Gibt es auch irgendwo bei Twitter, verlinke ich in den Kommentaren später. Hier in dem Artikel fordert der EU-Observer, dass das EaststratCom, was eingesetzt worden ist, um Fake News und Trolle aus Russland zu kombattieren, dass es wieder eingesetzt wird und dass wir das brauchen und dass die 1,1 Millionen zu wenig sind, weil ja Russland, ja Sputnik etc., also Russia Today Sputnik mit 1 Milliarde sanktioniert und 1 Million für Fake News zu wenig ist und dass man jetzt sogar, nachdem es mit zu wenig Geld ausgestattet hat, ganz eingestampft hat. Und mal gucken, was danach kommt. Also, ja. Na, dann wird ja alles gut, wenn Dennis Rodman auch da ist. Ach ja. Dennis Rodman ist ja sehr oft in Nordkorea gewesen, unter anderem deswegen, weil Kim Jong-un ein Basketballfan ist und ein Fan der Harlem Globetrotters. Und ja, also es ist jetzt nicht, tatsächlich ist das so ein kleiner Fake-News-Artikel, würde ich fast sagen, weil es nicht confirmed ist. Das ist quasi so, ja, vielleicht fährt er hin, vielleicht auch nicht. So, ja, also vielleicht fährt er hin, so würde Sinn ergeben. Allein durch seine Präsenz. Was ich sehr interessant fand in dem Artikel ist, dass erwähnt wurde, bei einem vorigen Besuch hat der Dennis Rodman Kim Jong-un eine Kopie von Donald Trumps Buch The Art of the Deal gegeben, um ihm zu zeigen, was für eine Art von Mann Donald Trump ist. Also es ist schon alles ziemlich pompös und ziemlich, ja, Das ist wirklich Theater, was soll ich sagen? Es ist lustig, aber ich finde es gut, dass es sich einfach weiter in diese Richtung entwickelt. Ich finde das schön. Starbucks Chief Schulz retiring, may run for president. Ja, Starbucks. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, positioniert sich Starbucks ja zurzeit als die quasi Social Justice Marke Nummer 1. Die bezeichnen sich selber als The Third Place. Neben deinem Zuhause, deinem Arbeitsplatz ist Starbucks quasi dein Third Place. Ja, versteht ihr? Die haben gerade eine große Diversity-Offensive gestartet. Die haben ihre Shops geschlossen und ein 4-stündiges Diversity-Training mit ihrem ganzen Staff gemacht. Ich habe mir den Spaß erlaubt und habe dieses Diversity-Training auch mal mit einem Kollegen von mir gemacht. Und ich muss wirklich sagen, das ist richtig übelster Stuff. Ein kleiner Schirm mir selber. Ich habe die Videos, die Teil von diesem Diversity-Training sind, mal in eine 15-minütige Version auf meinem YouTube-Kanal Price Mall hochgeladen. Könnt ihr euch mal angucken. Da ist auch der Herr Schulz zu sehen, wie er halt, ja, also ich habe ja schon mal gesagt, diese ganze Sache, die Starbucks macht, das hat nicht viel mit Kapitalismus zu tun. Das ist nicht profitabel, das ist keine Marketingaktion. Es scheint mir, es ist mehr oder weniger die politische Plattform, dass dieser Herr jetzt als demokratischer Präsidentschaftskandidat gegen Trump kandidieren will. Ob er das macht, steht in den Sternen, aber das würde wenigstens Sinn ergeben und das fand ich sehr interessant. Ich kann mir das schon vorstellen, die nächsten Jahrzehnte werden ständig in Amerika nur irgendwelche Milliardäre gegeneinander antreten. Der hier dann, und dann tritt der Musk gegen ihn an und dann will Tim Cook Präsident werden. Oh je. Tja, kleine Cyber-Cyber-Nachricht. War ja in den Nachrichten, Visa hatte zentrale Serverprobleme, wo man sich fragt, was ist da passiert? Haben die keine Backups? Was ist denn da so zentralistisch geschaltet, dass da in ganz Europa die ganzen Server ausfallen können? Ja, es hat zu sehr, sehr chaotischen, aber teilweise auch lustigen Szenen geführt. Da gibt es Videos auf YouTube von Leuten, die es gar nicht fassen können, dass ihre Karte nicht funktioniert. Leute, die total ausrasten, weil die halt sagen so, ja, hier, du bedienst das Gerät falsch, natürlich funktioniert meine Karte und dann packen die sich einfach ihr Zeug und hauen ab, ohne zu zahlen. Also da gibt es sehr viele interessante YouTube-Videos, kann ich nur mal empfehlen, das mal sich anzuschauen. Ja, und das ist natürlich toll und natürlich ist es gar nicht toll, aber es zeigt mal, wie fragil die Infrastruktursysteme teilweise sind. Ja, und das ist jetzt Visa, Mastercard ist ja ein anderes Unternehmen, was es anbietet und es gibt andere Kreditkartenanbieter. Aber ja, wenn man kein Bargeld mehr hat und diese Systeme fallen aus, dann ist es ganz schön schlimm. Und es hat wohl Situationen gegeben, teilweise in Regionen, wo Leute halt ja wirklich Probleme hatten, weil sie kein Bargeld hatten. Und ja, gab es halt auch tumulthaltige. Wie gesagt, schaut euch mal ein paar YouTube-Videos dazu an. Fand ich ganz lustig. Schadenfreude. Ja, der Herr Seehofer, der hat ja auch sehr viel Ahnung vom Internet. Und deswegen fordert er im Endeffekt die ganzen Sachen, die wir ja mal kritisieren, die gehen dem noch nicht weit genug. Der will halt noch weitergehende Eingriffsrechte für Strafverfolgungsbehörden. Wen überrascht's? Aber wollte ich mal erwähnt haben. Ja. Ja. Schluss mit freies Internet. Ja, hier eine Meldung von Unintended Consequences. Und zwar also quasi dieser Service, wo man mit seinem Smartphone irgendwelche Privatleute als sein Taxi rufen kann, ist ja in Deutschland nicht so weit verbreitet. In Amerika hat das teilweise ganze Infrastrukturen in Städten von Taxiunternehmen zerstört. Und in San Francisco ist das so schlimm, dass ein gesetzliches Verbot gegen die Überleute gegeben haben. Die dürfen einfach nicht mehr beim Flughafen Leute aufnehmen. Die dürfen zwei Leute hinbringen, aber dürfen halt keine Leute mehr abholen. Und dann haben die einfach eine Gesetzeslücke ausgenutzt und holen die Leute halt nicht mehr in der oberen Etage, sondern in der unteren Etage ab. Und anstatt, dass die Stadt im Endeffekt gesagt hat, so ja, wir müssen das jetzt unterbinden, haben die quasi kapituliert und der Flughafen hat seine Routine jetzt so umgestellt, dass quasi da, wo früher die Ankunft war, jetzt der Abflug ist und umgekehrt. Weil also der Flughafen hat sich in seiner Routine quasi den Überleuten angepasst. Also es ist schon total abgefuckt, wie weit die schon sind in ihrem komischen, ja. Also ich muss da immer an die Idee denken, dass man ja einen Computer verbieten könnte, um Arbeitsplätze zu schaffen, weil ja kreative Vernichtung von Infrastruktur ist halt Teil von Kapitalismus. Also muss sich halt der Taxi-Typen Uber-Account machen. So, ja, was mir dazu auf jeden Fall noch einfällt, ist diese Sachen, was so ein paar von diesen Highs wie Steven Crowder und so über diese Taxi-Gewerbe halt immer gesagt haben, so von wegen, ja, da braucht man eine Lizenz dafür, wo ich mir so denke, ja, geil, aber bei Uber darf jeder fahren oder was? Da gibt es überhaupt gar keinen, der sich das irgendwie aussucht. Dazu also Uber macht ja mittlerweile auch schon Abstufungen, ja, und die machen auch Auswahlverfahren, aber im Grunde genommen eben nicht. Und Taxilizenzierung hat ja einen gewissen Zweck gehabt, ja. Man hat ja früher auch gewisse Mindeststandards für Taxen, ja, gehabt, wie viel Kofferraum die haben müssen und dass vier Leute reinpassen, dass Türen hinten sind. Das ist heutzutage normal für Autos, aber das hatte früher war das nicht normal für Autos. Ja, und wer übernimmt denn die Kosten, wenn der durch ein Bremsversagen in eine Gruppe Leute reinrauscht? Ist das Uber, die das zahlen, oder bleibt das an dem Fahrer selber hängen? Ja, versichern müssen die sich schon, denke ich mal. Ja, versichern müssen die sich schon. Ja, also, aber wie das jetzt da in Amerika ist, also ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland ist, ob das hier in Deutschland überhaupt funktioniert. Könnt ihr ja mal, schreibt es mal in die Kommentare. Nutzt ihr Uber in Deutschland? Gibt es das hier überhaupt? Nee, ich kann dir sagen, dass es nicht erlaubt ist. Ja, es gibt einen sogenannten Personenbeförderungsschein, den du machen musst, wenn du Taxi fahren willst oder wenn du hier Sozialdienste mit Fahrdiensten machen musst oder so. Dann brauchst du diesen sogenannten P-Schein. So war es zumindest früher. Also ist eine Zeit lang her, dass ich in dem Gewerbe gearbeitet habe. Aber das ist immer auch so. Ja. Ja, auf jeden Fall, also ich weiß noch von diesem Lyft, das ist ja auch so ein Konkurrent von Uber, da gab es mal dieses Ding, dass sich so eine Feministin da über den einen Fahrer aufgeregt hat und der hat das gefilmt irgendwie oder sie hat es gefilmt und hinterher ist er quasi, konnte er auf der Plattform halt nicht mehr anbieten und ist auch ein quasi ein Selbstständiger, weil die sind ja alle selbstständig, die das machen und das kann halt eben auch passieren, also dass diese Plattform dann einen ausschließt und dann kann man dann wieder gucken, wo man dann bleibt. Das ist war das die Humongous-Geschichte? Nee, das war nicht die Humongous-Geschichte. Das war irgendeine andere Sache. Okay. Humongous war ja irgendwie im Rathaus von Seattle oder so, wie sie da irgendwie über diesen neuen Bau von der Polizei irgendwie geredet haben, den sie irgendwie den Bunker genannt haben. Und da war ja dann der eine Typ, der dann irgendwie meinte, mein Name ist Humongous. Nein, aber die Taxi-Geschichte, die du erzählt hast, das war doch da, wo der so eine Hawaii-Aloha-Figur hatte, die gewackelt ja, genau, hat vorne auf dem Brett drauf und dann meinte sie, ja, das ist Cultural Appropriation und Rassismus. Ja. Und okay. Hassrede Level 4. So entsteht die erste Gesellschaft ohne Bargeld. Ja, hier geht es um Schweden. Wer hätte es gedacht? Wir hatten ja vorhin die Sache mit der Visa-Katastrophe. Und gerade in Schweden hatte das besonders große Auswirkungen. Und ich fand das sehr interessant, dass halt gerade dieser Artikel jetzt kam, wo das mit der Visa-Katastrophe war. Okay, es war ein Tag vorher. Aber trotzdem fand ich diese Paarbindung einfach wunderbar. In Schweden ist es halt so weit, dass die Hälfte aller Bankfilialen nicht mal mehr Bargeld vor Ort haben und dass eine Initiative, das Bargeld zu retten, auch nur noch 180.000 Unterstützer gefunden hat und dass die Leute halt quasi gesagt haben, so ja, Peng, passt. Würde mich jetzt interessieren, wie es jetzt nach dieser Visa-Sache war, weil gerade in Schweden hat es da halt, ja, wie gesagt, wenn halt alles nur noch damit funktioniert, ja, ne? Dann ist man aufgeschmissen ohne Bargeld. Tja, Elon Musk und Tesla hatten wir ja letztes Mal und ja, dass die Konzepte nicht neu sind, dass es halt alles nur alte Ideen in neuen Verpackungen sind mit etwas modernerer Technik. Ich denke mal, das haben wir klar gemacht. Was die Deutsche Post angestellt hat mit genau den gleichen Ideen, ist einfach ja, ein pragmatisches Arbeitspferd zu bauen. Ja, und die Deutsche Post ist jetzt quasi auch ein Autohersteller. Ist das nicht klasse? Ja, und die sind gar nicht mal so unerfolgreich. Ja, die haben ihre Elektro-Zulieferautos ja quasi schon in verschiedene Länder exportiert, weil die einfach wirtschaftlich sich rechnen. Und wenn man sich überlegt, das Konzept von der Elektromobilität für ein Postzustellerauto, was nur in einem gewissen Radius fahren muss und dann auch immer abends wieder sich aufladen kann, da braucht man gar keine großartige Technik. Ja, das funktioniert relativ easy und genau das hat die Post pragmatisch gemacht. Und ja, fand ich nur ein interessantes Beispiel, weil das, wer weiß, vielleicht ist verkauft die Post bald mehr Autos als andere Autounternehmer. Porsche zum Beispiel. Sagst du noch mal kurz, was ein Porsche ist? Ja, Porsche stellt ihren aktiven Vertrieb in Deutschland zumindest ein. Bis auf Weiteres. Die Hintergründe weiß ich auch nicht hundertprozentig, aber ja, die haben halt auch Probleme, bestimmte Umweltnormen einzuhalten mit ihren Motoren und ja. China, Durchbruch bei Züchtung von salztoleranten Reissorten. Das ist eine allgemeine wissenschaftliche Meldung. Fand ich sehr schön, weil Reis ist ein Grundnahrungsmittel in Asien und es gibt halt das Problem, dass halt die Anbauflächen dafür sehr begrenzt sind mittlerweile durch die Bevölkerungsexplosion und durch die Versteppung und durch andere Umwelteinflüsse. Und mit salztoleranten Reissorten kann man halt ja in Gebieten anbauen, in denen man vorher noch keinen Reis anbauen konnte oder überhaupt andere Sachen anbauen konnte, weil einfach der Boden zu salzhaltig war. Und ja, das ist wunderbar. Ist eine schöne Meldung. Und hoffentlich wird es nicht patentiert, sondern alle können es bald machen. Es sterben immer noch Leute wegen Hunger auf dem Planeten. Das liegt nicht nur an der Verteilung, sondern teilweise halt auch an sowas. Ne? Auch in China. Ja, Boston Dynamics, Lehrerroboter und Cobots, Robotik-Trends auf der CeBIT. Ja, den Artikel wollte ich eigentlich nur anteasern, dass die CeBIT nächste Woche ist. Und da werden bestimmt einige interessante transhumanistische Themen dabei sein. Und gerade im Lehrbereich irgendwelche Roboter einzusetzen, finde ich persönlich noch gruseliger, als Roboter im Pflegebereich einzusetzen. Tja. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja einen Insider-Affen, der von der CeBIT etwas berichten kann dann. Die Nicola Bär von der FDP sammelt Material zum Thema Shadowbanning und da könnt ihr euch an die gute Frau wenden, wenn ihr unter shadowbanning@gmail.com eine E-Mail versendet mit euren Beweisen. Die wollen die Ergebnisse einer Untersuchung thematisieren zum Thema Shadowban auf Twitter. FDP-Politiker klagen gegen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist doch mal eine Headline, die ich gerne lese. Ja? Sehr angenehm. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet soziale Netzwerke seit Jahresbeginn zur Löschung rechtswidriger Inhalte. Und ist immer noch umstritten. Manuel Höferlin und Jimmy Schulz gehen jetzt dagegen vor. Ja, Zensur in ihrer schlimmsten Form. So nennt FDP-Bundestagsabgeordneter Manuel Höferlin das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Selbstzensur im Kopf und Fremdzensur durch private Unternehmen. Konkret hat es dazu geführt, dass sich mein Verhalten in den sozialen Netzwerken total verändert hat. Denn bei jedem Posting habe ich mich gefragt, ob es nicht dem Gesetz zum Opfer fällt. Bitte mehr davon, liebe FDP. Bitte mehr davon. Nice Move. Ja. Freut mich voll, also mal was Schönes berichten zu können. Noch besser hätte es mir allerdings gefallen, wenn die FDP das selber wirklich auch im Bundestag hart verfochten hätte, als wenn das zwei Einzelfiguren waren. Ja, wollen die klagen vom Verfassungsgericht oder was? Es gab ja damals diese beiden Anträge. Also eigentlich gab es drei, einen von der Linkspartei, einen von der FDP und einen von der AfD. Was natürlich alles keine Regierungsparteien sind. Und deswegen weißt du auch, warum sie jetzt diesen Weg gehen müssen. Hier in diesem Tweet geht es um die Studie, die wir letzte Woche hatten, bei der man etwa 700 Gene isoliert hat, die auf den IQ sich auswirken. Und ein Teil davon war, dass es eine bestimmte Korrelation, die schwach, aber halt schon durchaus vorhanden ist, zwischen Brillenträgern, also schlechterer Sicht und einem hohen IQ vorhanden ist. Und in diesem Tweet, in der Chain, hat man verschiedene Beispiele rausgepickt, wie die Medien nicht in der Lage waren, auch die einfachsten, ja, wissenschaftlichen Statements ordentlich zu übersetzen in Artikeln. Und das ist ganz interessant. Also so ein bisschen Fauxpas, wie halt Fakten halt nicht ordentlich dargestellt werden. Also sind Brillenträger jetzt schlauer oder nicht? Ein kleines bisschen. Aber halt, es ist halt dämlich zu sagen, Brille und dann klug. Das funktioniert ja halt nicht. Also, und oftmals wurde es halt so dargestellt. Das ist halt Schwachfug. Stufe 4 oder 3. Ja, kommen wir nun zu interessanten Informationen. Financial Dominatrix. Es gibt ja, Findom, also Financial Dominatrix, wenn Männer Frauen Geld geben, einfach nur so, und es ein sehr merkwürdiger Fetisch ist, in diesem Artikel geht man auf eine Frau ein, die damit relativ viel Geld verdient, so etwa $10,000 pro Monat, und sie hat eine Spezialität, Femdom Hypnosis, und ich finde es irgendwie krass, dass so $10,000 mit so einem Quatschverdienst. Also, zum Leidwesen der Frauen gibt es aber nicht so besonders häufig, glaube ich. Das Problem ist auch irgendwie, manche zahlen $100,000, um sie zu treffen. Sie verdient aber nur 10.000 im Monat. Also einmal im Jahr so etwa. Das heißt, sie trifft nur alle 10 Monate irgendwie jemanden. Oder? Ja, da aber kommt man direkt ins Armhaus. Da muss dringend der Paygap geschlossen werden, würde ich sagen. Ich brauche einfach vom Start ein Programm, dass du als Mann auch einfach so viel Geld überwiesen kriegst, damit es wieder ausgeglichen ist. Ja, die Susie Grime hat ja auch von sich behauptet, dass sie jetzt irgendwie Financial Dominatrix wäre. Hast du letztens irgendwie rausgetwittert. Ja, sag ich, das hätten sie alle gerne, ne? Konstruktiver Journalismus, die Selbsttötung der Informationsmedien. Ein Artikel, der den konstruktiven Journalismus basht, was mir gefällt, weil konstruktiver Journalismus Humbug ist. Und naja, also ja. Wir hatten ja mal diesen Artikel von dem Herrn Hagerup vom dänischen Fernsehen, der das ja so ein bisschen gesagt hat, dass die Idee von konstruktiven Journalismus eigentlich ein bisschen anders wäre, als das jetzt häufig verstanden wird. Und ja, dem kann ich mich dann eigentlich schon wieder, also dem kann ich auf jeden Fall schon was abgewinnen, obwohl ich es jetzt nicht mehr wiedergeben kann, was er da damals meinte. Aber ich weiß nur, dass wir uns das durchgelesen hatten hier und dass das schon nicht nur Spinnerei war mit dem konstruktiven Journalismus, zumindest so wie der Herr Hagerup den verstanden hat, aber von den Leuten, die den hierzulande vertreten, war das auf jeden Fall auch nicht so, wie der Herr Hagerup das meinte. Ja, der Hagerup ist ja auch ein Ehrenmann. Also. Ja. Bitte. Und zum Schluss einfach nur ein lustiges, krasses Video. Muss man sich zweimal angucken. Kleine Spoilerwarnung. Ich beschreibe einfach nur kurz, was passiert. Fährt im Endeffekt ein Auto in die Kamera und macht legt einen totalen Crash hin, dreht sich mehrmals seitwärts mit einem übelsten Tempo und der Fahrer wird aus dem Auto rausgeschleudert und fliegt auf das Dach von einem Haus neben der Straße, rollt runter, steht auf und taumelt um die Ecke und guckt und fragt sich, was ist denn gerade passiert? Gut, dass ihm nichts passiert ist. Ja, dem ist überhaupt nichts passiert und deswegen, wie immer, man kann drüber lachen, weil es ist niemandem was passiert und es ist einfach nur total krasser, ja, wow, was der in dem Moment gedacht haben muss. Ja, also das Auto überschlägt sich, der fliegt aus der Scheibe vom Fahrerfenster raus, aufs Dach, rollt runter und dem ist nichts passiert. Ein paar Prellungen. Das waren so die Beispiele, die sie gebracht haben, wenn es darum ging, die Gurtpflicht einzuführen. Ne? Da wärst du mit Gurt, wärst du da aufgeschmissen gewesen. Oh ja, oh ja. Aber das, sowas nennt man Glück. Sowas nennt man echt Glück haben. Der kann froh sein, dass das nicht im Wald passiert ist. Also wenn in den Wald geht, zu Fuß. Vielleicht auch mit dem Fahrrad. Aber und mit Flachmann. Und einem Exemplar von Also sprach Zarathustra. Okay. Und eine Taschenlampe, weil es ist dunkel draußen und ihr könnt den Nietzsche nicht lesen, wenn ihr kein Licht dabei habt. Nein, eine Fackel, doch keine Taschenlampe. Viel zu modern. Nee, Fackel, Ebel, das ist zu gefährlich für den Wald. Wir haben eine Periode im Moment. Ah, verdammt. Alles, was Spaß macht, wird immer verboten. Warum sollen die Leute überhaupt in den Wald gehen? Es ist wichtig, dass man im Wald ist. Ja, dass warum? Du das als Russe nicht verstehst. Warum ist das wichtig? Ja? Wir müssen in unserer deutschen Seele tief drin, bei der Romantik. Und da geht man in den Wald. Ja. Aha. In den Wald gehen ist wichtig, weil in ideal gesollten Zuständen müsste man mehr Zeit im Wald verbringen. Aha, okay. Gut. Im Wald kann man zu sich finden. Eben. Mhm. Und man kann natürlich die Themen der Wochen sich wieder durch den Kopf gehen lassen. Und man darf nicht verzweifeln bei allem, was passiert. Und vor allem, lasst euch nicht gendern, Leute. Gebt das Wort frei. Forza Ferrari. Nieder mit dem Kulturmarxismus. Die Mittel heiligen den Zweck. Hass ist keine Meinung, Zensur ist keine Lösung. Ja, ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.